Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Einheit mit Alex Gruber zum Titel Postmoderne Seinslehre über die Unmöglichkeit poststrukturalistischer Gesellschaftskritik. Wir werden also sozusagen mit dem Instrumentarium der kritischen Theorie heute einen kritischen Blick auf das werfen, was zum Teil gerne unter dem Label kritische Theorie oder Critical Theory auch im englischen Sprachraum läuft und uns kritisch damit auseinandersetzen, das war jetzt zu viel kritisch in diesem Satz, ob das eine Berechtigung hat. Alex Gruber stelle ich gerne zunächst aber noch vor, er ist Redakteur, wie ich, der Zeitschrift Sans Phrase, die Zeitschrift für Ideologiekritik. Er hat seine Dissertation verfasst zum Thema Differenz, Diskurs und Nicht-Identisches, die Dekonstruktion Jacques Derridas und Judith Butlers im Verhältnis zu Theodor W. Adornos kritischer Theorie, also genau um die Frage, um die es heute geht, inwiefern Derrida und Butler als kritische Theorie laufen können oder eben nicht, wenn ich so viel verraten darf. Alex Gruber ist ferner hier Lehrbeauftragter am Institut, vielleicht manchen auch als solcher bekannt, also am Institut für Politikwissenschaft, hat beim Allgemeinen Entschädigungsfonds für die Opfer des Nationalsozialismus gearbeitet und arbeitet gegenwärtig bei MENA Watch, wie Florian Markl, von dem wir auch schon was gehört haben. In diesem Sinne, bitte, lieber Alex. Ja, erstmal danke für die Einladung, danke fürs Kommen, trotz des schönen Wetters. Ich bin gebeten worden, die Vorlesung oder meinen Vortrag möglichst einführend zu gestalten. Dann schließt sich gleich die doppelte Hoffnung an. Also erstens, dass mir das gelungen ist und zweitens, ja, dass ich Sie hoffentlich dann nicht langweile, dass es mir zu sehr gelungen sein mag, wenn es zu einführend ist. Wenn es nicht zu einführend genug ist, wir haben ja genug Zeit in der Diskussion. Also ich habe mich jetzt auch so ein bisschen die theoretischeren Sachen spezifiziert in meinem Vortrag, also die ganze Fragestellung, was das jetzt unmittelbar politisch und so bedeuten kann, das würde ich auch sagen, dass wir das gerne in der Diskussion dann ansprechen. Liliana Radonitsch hat es ja schon angesprochen, also vor allem im universitären Diskurs hat sich ja heutzutage weitestgehend diese Deutung durchgesetzt, von der Lili Radonitsch auch gesprochen hat, dass kritische Theorie und Poststrukturalismus sehr viel gemein hätten. Sie würden ein ähnliches Ziel verfolgen, der Poststrukturalismus sei eine Art Fortführung der kritischen Intentionen der sogenannten Frankfurter Schule. Ja, teilweise wird sogar behauptet, er sei eine zeitgemäße Form der kritischen Theorie. Letztere wäre ihrer Zeit verhaftet gewesen, hätte deswegen einige Ansichten vertreten, die heute, etwa nach dem Linguistic Turn und Ähnlichem, als falsch und überholt erwiesen worden seien und deswegen sozusagen spitzt sich dann auch auf manchmal diese Behauptung zu, dass der Poststrukturalismus eine kritische Theorie auf der akademischen Höhe der Zeit wäre. Das hört man nicht nur von sich selbst jetzt eher Poststrukturalismus zurechnenden Theoretikern und Theoretikerinnen, sondern durchaus auch von, wie soll man sagen, Personen, die eher aus dem Umfeld der kritischen Theorie kommen, aber die eben auch diesen Gedanken haben, dass man mit dem Poststrukturalismus gewisse Defizite der kritischen Theorie ausgleichen, ausbessern könnte. Wie sieht es denn aber etwa aus, wenn man Vertreter der sogenannten ersten Generation heranzieht? Also jene Denker, von denen Sie wahrscheinlich in dem Verlauf der Vorlesung eh schon einiges gehört haben, die also in den 30er Jahren und später um das Institut für Sozialforschung und die dazugehörige Zeitschrift versammelt waren. Das ist eigentlich recht schnell abgehandelt, nur so schnell dann auch nicht, weil sonst wäre es ein bisschen fad, diesen Cliffhanger zu machen. Also diese Theoretiker haben sich in aller Regel nicht mit dem Poststrukturalismus beschäftigt, was nicht zuletzt historische Gründe hatte. Horkheimer, Marcuse, Pollock, Adorno sind schlicht und einfach zu früh verstorben, um sich systematisch mit der French Theory auseinandersetzen zu können. Von Adorno gibt es zwar eine Ankündigung, sich mit dem Strukturalismus, also der, wenn man so will, Vorgängertheorie zum Poststrukturalismus, über die ich auch noch einiges sagen werde, sich also mit diesem Strukturalismus beschäftigen zu wollen, zu diesem Projekt ist es aber nicht mehr gekommen. Lediglich einer dieser Theoretiker nimmt explizit zu dieser theoretischen Strömung, also dem Poststrukturalismus Stellung, die in Frankfurt der 60er und dann vor allem nach 1968 aufgekommen ist. Also Adorno ist 69 gestorben. Derrida hat, glaube ich, seinen ersten Text 63 veröffentlicht. Die Differenz ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, von 67, also das geht sich einfach historisch. Abgesehen von allen anderen Gründen, die mitgespielt haben, aber es geht sich historisch einfach auch nicht aus. Löwenthal hingegen, der erst 1993 gestorben ist, hat sich immer wieder explizit mit dem Poststrukturalismus und der Postmoderne beschäftigt und dies vor allem und keineswegs zufällig in seinen literaturtheoretischen Schriften. Warum sage ich keineswegs zufällig? Wegen seiner Herkunft, unter anderem aus der Sprachphilosophie, die für den Poststrukturalismus ja sehr wichtig ist, gibt es eben so eine Nähe des Poststrukturalismus zur Literaturtheorie. Die Art und Weise, wie dann auch im Poststrukturalismus Realität als ein Text aufgefasst wird, legt die Beschäftigung mit literarischen Texten nahe. Und in der Tat machen ja genauso literaturtheoretische Texte oder Texte, die sich mit Literatur beschäftigen, einen großen Teil auch des poststrukturalistischen Oeuvres aus. Vielleicht am prägnantesten auf den Punkt gebracht hat Derrida, der eben sagt, ich habe davon gesprochen, dass die Realität als ein Text aufgefasst wird. Derrida sagt, ein Textäußeres gibt es nicht. In seiner Grammatologie, also auch einer seiner bekanntesten und zentralsten frühen Schriften von 1967, auch hier wieder, wenn ich mich nicht ganz täusche. Alles ist Text, sagt er sozusagen, ein Textäußeres gibt es nicht. Die Realität sei also wie ein allumfassender Text, ohne Vermittlung durch ein Außen zu lesen. Was das genau heißt und was für Auswirkungen es nach sich zieht, das werde ich gleich ausführlicher erklären. Hier vielleicht nur ein kurzer Hinweis, der auch zentral ist für Löwenthals Einschätzung des Poststrukturalismus, zu der ich zuvor noch ein paar Worte sagen möchte. Wenn alles ein Text ist, ein Text, der kein Außen kennt, dann kann es auch keinen Autoren geben, der quasi von außen einen solchen Text schreibt. Dann schreibt sich der Text in gewisser Weise selbst. Er ist Ekritur-Automatik, also sich selbst schreibender Text. Und der Autor ist nur ein Effekt der Strukturen dieses sich selbst schreibenden Textes. Das ist es, was unter dem Stichwort vom Tod des Autors, den einen oder anderen von Ihnen wahrscheinlich schon mal untergekommen ist, auftaucht, vor allem bei Roland Barthes. Der hat diesen Begriff geprägt. Diese Überlegung vom Tod des Autors taucht dann auch bei Derrida in seiner Vorstellung einer Urschrift wieder auf, die auf ganz ähnliche Ergebnisse hinausläuft. Und speziell gegen diesen Tod des Autors, der ja nicht nur den Autor im engen Sinn meint, sondern im Sinn des Tod des Subjekts generell, das sozusagen von außen oder irgendwie einen äußerlichen Standpunkt zum Denken und zur Schrift einnehmen könnte. Also gegen diesen Tod des Subjekts wendet sich Löwenthal ganz explizit in seinen Auseinandersetzungen mit der Postmoderne. Auch da ist es mit der Literaturtheorie natürlich relativ naheliegend, also der Streit, wie ist das dichterische Subjekt, wie ist der Autor in dem Zusammenhang einzuschätzen oder nicht. Also sozusagen auch da liegt die Nähe quasi auf der Hand. Wenn Löwenthal sich jetzt allerdings gegen diese These wendet, dann sagt er nur nicht einfach in einem Umkehrschluss, dass es in der jetzigen Gesellschaft eben so einen Autor, so ein bewusstes Subjekt gäbe, sondern er wirft der Postmoderne quasi vor, sie würde mit dem Autor, den sie da quasi verabschiedet, würde sie eben das Kind mit dem Bade ausschütten. Sie würde also eine Art halbierte Kritik formulieren, die als solch halbe eine ganz falsche ist. Bereits 1989 widerspricht Löwenthal ganz explizit den damals offensichtlich schon gängigen Versuchen, den Poststrukturalismus als eine Spielart der kritischen Theorie auszugeben. Und in seiner Kritik wird wie in einem Brennspiegel der unüberbrückbare Unterschied zwischen diesen beiden theoretischen Richtungen sichtbar. Unüberbrückbar sage ich, oder meine ich in dem Sinne, dass bei jedem Versuch einer solchen Überbrückung einerseits der Poststrukturalismus aufhören würde, Poststrukturalismus zu sein, wie andererseits die kritische Theorie aufhören würde, kritische Theorie zu sein. Was ich damit meine, wird hoffentlich auch noch im Rahmen meines Vortrags noch ein bisschen klarer. Löwenthal sagt also, sozusagen bezieht sich darauf, auf diesen Tod des Individuums, auf den Tod des Subjekts, auf das Verschwinden des Subjekts. Dass der Begriff und die Ideologie des Individuums zu problematisieren sind, das mussten wir nicht erst in den postmodernen Salons lernen. Hier könnte man ja noch, bei aller Kritik, die da natürlich mitschwingt, ein gewisses Zugehen auf die Postmoderne erkennen. Dieser Postmoderne wird eben zugestanden, das Problem, des Begriff vom Individuum erkannt zu haben. Es wird ihr bloß abgesprochen, dass diese Erkenntnis so neu sei, wie sie das gerne behauptet. Keineswegs habe also erst sie mit ihrem Postulat vom Tod des Subjekts oder vom Tod des Autors das entdeckt, sondern es sei schon früher zum Thema geworden, nicht zuletzt in der kritischen Theorie selbst, aber natürlich auch früher schon, durchaus auch in Philosophien schon des 19. Jahrhunderts. Aber das würde weit über den Rahmen des heutigen Abends hinausführen. Also wenn man darin noch ein gewisses Entgegenkommen sehen mag, kommt dann aber das große Aber. In Löwenthal ausführt, dass das Ziel der kritischen Theorie immer die vernunftgemäße Einrichtung der Gesellschaft geblieben ist und nicht die Verabschiedung von Vernunft und Individuum. Ich zitiere: Gewiss war die Ohnmacht des Subjekts in der modernen Welt ein wichtiges theoretisches Anliegen der kritischen Theorie und von Adorno stets besonders betont. Wir haben in unseren theoretischen und empirischen Arbeiten immer darauf hingewiesen, wie eine entfesselte, instrumentelle Vernunft zur Ursache zivilisatorischer Katastrophen wurde. Ich möchte jedoch daran erinnern, und jetzt kommt sozusagen dieses Aber, von dem ich gesprochen habe, ich möchte jedoch daran erinnern, dass Elemente kritischer Theorie formuliert wurden vor dem Hintergrund der, wenn auch verzweifelten, so doch immer festgehaltenen Hoffnung auf einen besseren gesellschaftlichen Zustand. Wo diese Perspektive preisgegeben wird, werden unsere Intentionen in ihr Gegenteil verkehrt. Und er fährt fort: Der Ersatz der Realität, etwa durch den Begriff des Simulacrum, da bezieht er sich auf einen Begriff unter anderem von Lyotard, aber der im Prinzip genau das meint, dass die Realität durch einen Text ersetzt wird oder zu einem allumfassenden Text erklärt wird, ohne jetzt sozusagen auf die kleinen Unterschiede natürlich zwischen den verschiedenen Theorien einzugehen, aber dieser Topos ist damit gemeint. Der Ersatz der Realität, etwa durch den Begriff des Simulacrum, ist ein, ich möchte fast sagen, ontologisches Sich-Sperren gegen jede Veränderung. So wird implizit jeder auf radikale Kritik gerichtete Wille, jeder politische Wille der Lächerlichkeit preisgegeben. Dies ist eine Travestie dessen, was Adorno meint, wenn er vom beschädigten Leben spricht. Zitat Ende. Löwenthal spricht in seiner Kritik also davon, dass der Poststrukturalismus die Intentionen der kritischen Theorie in eklatantes Gegenteil verkehren würde. Er spricht davon, dass der Poststrukturalismus oder die Postmoderne, wie er es auch nennt, über diesen Unterschied können wir auch gerne dann eben, oder ob es einen gibt und wenn ja, worin er besteht, in der Diskussion reden. Also er spricht davon, dass diese Theorierichtung jede Perspektive auf einen besseren Zustand preisgeben würde. Löwenthal nennt das gar ein ontologisches Sich-Sperren gegen jede Veränderung. Der Begriff ontologisch, auf den Löwenthal sich hier bezieht, meint, dass die Veränderung ganz grundsätzlich verunmöglicht wird. Nicht etwa aus historischen oder politischen Gründen, wie kritische Theorie das ja durchaus auch behauptet, wenn man sich die These etwa der verwalteten Welt ansieht, von der Sie ja wahrscheinlich im Rahmen der Ringvorlesung auch schon was gehört haben. Also nicht etwa aus solchen historischen oder politischen Gründen soll die Veränderung verstellt sein, sondern aus ganz prinzipiellen. Weil, so könnte man sagen, die menschliche Existenz nun einmal so strukturiert sei, deswegen sei über diese Struktur nicht hinwegzugehen. Diese Struktur stehe fest, sie sei vorgängig, wie einer der Termini heißt, in denen das beschrieben werden soll. Das soll heißen, dass diese Strukturen feststehende sind. Sie existieren quasi unabhängig von den Individuen. Was aber gleichzeitig auch heißt, dass sie den Individuen vorgelagert sind, die Individuen selbst bloße Resultate dieser Strukturen sind, bloße Effekte, wenn man eben an das tote Subjekt oder totes Autos denkt, und als solche Effekte gelangen oder reichen sie niemals an diese Strukturen heran, können sie auch gar nicht, weil sie bloß nachgeordnete Effekte, Resultate sind, können sie da nicht an die heranreichen, diese auch nicht in ihrer Vollumfänglichkeit erkennen und damit auch nicht ändern. Seien quasi ewige Prinzipien, also ontologische Prinzipien. Das ist mit ontologisch hier gemeint an dieser Stelle. Diese Kritik Löwenthals mag jetzt auf den ersten Blick vielleicht einmal unverständlich oder gar an den Haaren herbeigezogen klingen. Die Behauptung nämlich, dass der Poststrukturalismus von ewigen Prinzipien ausgehen soll, die Veränderung unmöglich machen, schließlich beansprucht dieser Poststrukturalismus ja gerade, eine Kritik solch ewiger Wahrheiten und großer Erzählungen zu sein. Er beansprucht, gesellschaftliche Gewissheiten, gerade wenn sie etwa als natürliche oder als ewige auftreten, zu kritisieren und will sie als gesellschaftlich oder diskursiv konstruiert aufzeigen. Und dass sie diskursiv konstruiert sein, heißt natürlich auch, dass man sie anders konstruieren könnte, als sie jetzt konstruiert sind. Nichts anderes ist ja mit dem Begriff der Dekonstruktion gemeint. Also sozusagen, etwas wird dekonstruiert, die jetzige Konstruktion wird verändert, verschoben, unterlaufen und dadurch wird eine neue geschaffen. Deswegen sozusagen auch dieses doppelt gemoppelt mit Dekonstruktion, also es ist eine Destruktion und Konstruktion in einem Begriff zusammengezogen. Ein Begriff, den Derrida erfunden hat, da werde ich auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber genau das ist damit ja gemeint. Und jemand wie Judith Butler, um da vielleicht die bekannteste zu nennen, hat das ja bis auf Begriffe wie der Natur ausgedehnt und das biologische Geschlecht, dass selbst das ja eine rein gesellschaftliche Konstruktion oder eine rein diskursive Konstruktion sei, also etwas, was normalerweise als naturgegeben angesehen wird. Genau darin hat ihre Kritik bestanden, zu sagen, nein, das ist es überhaupt nicht und ist es auch gar nicht, sondern es ist rein gesellschaftlich konstruiert. Und diese Theorie, die sich die ständige Veränderung und den ständigen Fluss der Identität auf die Fahnen geschrieben hat, die soll nun nach Löwenthal dadurch charakterisiert sein, dass sie Veränderung unmöglich macht, dass sie Veränderung sogar ontologisch unmöglich macht, weil sie den Menschen ewige Strukturen voraussetzt, die diesen Menschen völlig entzogen sein sollen und die sie deswegen auch nicht ändern können. Dass dem so ist, also ich stimme der Löwenthalschen Kritik zu, dass dem so ist und wie sich das ausdrückt, das möchte ich im Laufe meines Vortrags an einem der zentralen Begriffe der kritischen Theorie zeigen, der wahrscheinlich auch in der Vorlesung schon vorgekommen ist. Das ist der von Marx herkommende Begriff des Fetischs. Und dieser eignet sich aus zwei Gründen dafür besonders. Also einerseits, weil ohne ihn kritische Theorie einfach nicht zu verstehen ist. Und aus einem anderen Grund, nämlich weil Judith Butler sich an jenen Stellen ihrer Adorno-Vorlesungen explizit auf den Fetischbegriff bezieht. Also auf jenen, man muss dazu sagen, wenigen Stellen ihrer Adorno-Vorlesungen beschäftigt sie sich mit diesem Fetischbegriff, weil man über weite Strecken eben das Gefühl hat, einer Foucault-Vorlesung beizuwohnen. Also Adorno ist eigentlich immer nur so der Ansatzpunkt bei ihr, um zu Foucault überzugehen. Mit dem Begriff der Struktur, also diesen vorgeordneten Strukturen, wie ich ihn hier kurz angedeutet habe, sind wir einem Begriff angelangt, der für den Poststrukturalismus in einer doppelten Hinsicht wichtig ist. Des Strukturalismus nämlich. Diese ist für die in Frage stehende Theorieströmung doppelt wichtig. Einerseits, weil sie an diesen Strukturalismus anschließt und andererseits, weil sie ihn kritisiert und über ihn hinausgehen möchte, wie auch schon im Begriff des Poststrukturalismus selbst deutlich wird. Ich habe schon angedeutet, dass der Poststrukturalismus aus der Sprachphilosophie hervorgegangen ist und da ist vor allem die Sprachtheorie von Ferdinand de Saussure sehr wichtig. Der Zusammenhang, auf den es in diesem auf den es hier oder im Zusammenhang meines Vortrags ankommt, ist folgender. Saussure sagt, dass die Bedeutung eines Zeichens, er nennt das Signifikanten, dass die Bedeutung dieses Zeichens nicht, und zwar in keiner Weise, aus der Beziehung des Zeichens zu der Sache stammt, die dieses Zeichen bezeichnen soll. Diese Sache nennt Saussure Signifikat, zumindest auf dieser ersten Ebene. Und sozusagen, das sei aber kontingent. Also es gibt keine innere Beziehung zwischen dem Zeichen und dem Bezeichnenden. Die Bedeutung eines Zeichens generiert sich vielmehr erst in Bezug auf andere Zeichen, also auf andere Signifikanten. Die Bedeutung wird innerhalb des Zeichensystems oder, wie er es auch nennt, der Kette von Signifikanten generiert, durch die Stellung, also und zwar durch die Stellung, die jeweiligen Zeichen darin einnehmen und zueinander einnehmen. Soll heißen, der Sinn der Sprache ergibt sich nicht durch die Beziehung der Sprache auf ein Außersprachliches, sondern nur innerhalb der Sprache. Und zwar in der Beziehung, die die einzelnen Sprachelemente darin eingehen. Darin wird man, denke ich, relativ leicht das wiedererkennen, was dann bei Derrida als allumfassende Sprache oder als allumfassende Schrift, als Urschrift auftaucht. Wir erinnern uns, es gibt kein Textäußeres. Das ist der eine Punkt, den Derrida von Saussure weitestgehend übernimmt, wobei er da auch nochmal radikalisiert und zuspitzt, aber sozusagen dieser, das würde zu sehr ins Detail führen und führt eigentlich zu weit weg. Also das übernimmt er über weite Strecken. An einer anderen Stelle übt er jedoch Kritik und sozusagen versucht darüber hinauszugehen und das ist dann auch genau das, was den Poststrukturalistische am Poststrukturalismus aufmacht. Saussure geht davon aus, dass sich in der Relation der Zeichen ein feststehender Sinn generieren lasse. Die Signifikantenkette lasse sich schließen, sodass ein abschließender Sinn aus ihr erwachse. Erkenntnis sei also zwar unabhängig von den Sachen, die sie bezeichnen, sie sei rein sprachlich, aber sie sei darin eben doch in der Lage, zu feststehenden und gültigen Schlüssen zu kommen. Und genau hier setzt Derridas Kritik ein, die den angestrebten Hinausgang des Poststrukturalismus über den Strukturalismus dann anschaulich werden lässt. Derridas Argument ist dabei. Das Zeichen ist, wie Saussure es ja auch gezeigt habe, kontingent. Das heißt, es steht in keiner Beziehung zu der Sache, von der es gebildet ist. Das heißt also auch, es ist nicht vom Gegenstand bestimmt, sondern wird diesem quasi willkürlich gegeben. Deswegen können im einzelnen Zeichen ja auch kein Sinn und keine Bedeutung aufscheinen und es ist eben auf die ganze gesamte Kette verwiesen. Also sozusagen nur in der Relation ergebe sich das. Weil aber, und so geht dann Derridas Kritik, weil es dort aber nur auf genauso kontingente Zeichen treffen, wie es selbst kontingent ist, deswegen könne auch letzten Endes auch der Sinn, der durch die Signifikantenkette produziert wird, auch der könne nur kontingent sein. Also lauter kontingente Zeichen können, wenn sie sich in eine Beziehung stellen, keinen feststehenden Sinn, sondern auch nur einen kontingenten Sinn produzieren. Was heißt das? Was meint er damit? Also dieser Sinn könne nicht als ein gültiger festgehalten werden, sondern bestenfalls als ein temporärer, in dem Moment, wo diese Zeichenkette stillgestellt wird. Erst nur in dem Moment. Aber selbst da würde er eben seine Kontingenz nie verlieren. Das heißt, dass er eben auch ein anderer sein könne. Einen feststehenden Sinn, eine abschließende Bezeichnung von etwas gibt es nicht. Alles sei bloß eine prozessierende und zirkulierende Zeichenkette, die sich nicht schließen lasse. Die Struktur sei, anders als Saussure das sagt, eine unabschließbare und als solche nicht auf einen positiven Begriff zu bringen. In einem weiteren seiner grundlegenden Aufsätze namens Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaft von Menschen, wo er sich eben genau mit diesem Sprachstrukturalismus auseinandersetzt, nennt Derrida das die Strukturalität der Struktur und bezeichnet damit genau das, womit der Poststrukturalismus über den Strukturalismus und dessen geschlossene Strukturen hinausgehen möchte. Er wirft dem Strukturalismus vor, die Strukturen ihrerseits zu einem Punkt außerhalb der Sprache gemacht zu haben. Damit sei aber wiederum eben genauso ein außersprachlicher Punkt von Sicherheit und Unumstößlichkeit eingeführt worden, aus welchem sich die Bedeutung ableiten ließe. Derrida, durchaus gewitzigt, weil er sozusagen wirklich da eine Schwachstelle des Strukturalismus erkennt und weitertreibt, wirft dem Strukturalismus vor, also in jene Bedeutungslehre zurückgefallen zu sein, die er doch eigentlich kritisieren wollte. Also in eine, die sich außersprachlich irgendwo festmachen würde. Er rechnet dem Strukturalismus vor, dass dieser, wenn er sich ernst nimmt, zum Poststrukturalismus werden müsse. Weil sozusagen, um sich ernst zu nehmen, dürfte er die Kontingenz, die er doch entdeckt hat, nicht gleich wieder in der feststehenden Struktur verdrängen. Er habe zwar die Kontingenz entdeckt, sie aber wieder verdrängt, indem er selbst zu abschließenden und gültigen Sätze über den Sinn gekommen ist. Also er kritisiert und treibt das weiter, behält dabei aber ein zentrales Moment bei, nämlich die Idee der vom Empirischen losgelösten Strukturen, die jetzt nur eben struktural zu verstehen werden, also nicht dinghaft, sondern struktural als nicht zu schließender ewiger Prozess. Die Idee von den Zeichenketten, die auf kein Sachhaltiges verweisen, sondern bloß in ihrer selbstbezüglichen Bewegung den Sinn produzieren. Andererseits dreht er eben genau diese Loslösung von allem empirisch Seienden noch einen Schritt weiter und sagt, weil es hier eben keinerlei Beziehung gibt, weil alles bloß kontingent ist, deswegen lässt sich auch nichts Gültiges über dieses empirisch Seiende aussagen. Das, was man gemeinhin Wahrheit nennt, das sei bestenfalls eine momentane, eine temporäre Stillstellung dieser prozessierenden Signifikantenkette. Die Stillstellung, also die momentane Stillstellung an einer Bedeutung, die aber genauso gut anders verknüpft werden und so eine andere Bedeutung erzeugen könnte. Weil alles, die gesamte Realität Text sei, deswegen würden und müssten diese Zeichen auch permanent zirkulieren. Und weil sie sich permanent bewegen, deswegen wäre in sie eine Art Verschiebung eingebaut. Und genau deswegen trifft der Sinn, also die Stillstellung der Zeichenkette, exakt im Moment ihrer Stillstellung auch schon wieder daneben, weil die Zeichen in Wirklichkeit schon wieder weiter prozessiert werden, also schon wieder woanders seien. Weil sie sich in ihrer Iteration zugleich auch differiert hätten, wie es in Derridas linguistischem Fachjargon heißt, der es einem am Anfang geradezu unmöglich macht, seine Texte zu verstehen. Also man muss auch erstmal verstehen, was mit diesen ganzen Begriffen gemeint ist, die ich jetzt versuche, wie soll ich sagen, deutend, übersetzend, Ihnen da näher zu bringen. Um diese permanente Verschiebung auszudrücken, erfindet Derrida dann wahrscheinlich sein berühmtestes Wort, die Differenz. Dieser Neologismus, also er spielt da ja auch mit einer Bedeutung, also soll ja eben, er schiebt ein A ein, um also einerseits das Aktive und andererseits das Transitive auszudrücken, andererseits klingt es beim Aussprechen eben wie die ganz normalen Unterschiede von etwas, erst beim Lesen erkennt man, dass es mit A geschrieben ist, dass es also etwas anderes sein soll, also das, was diesen konkreten Unterschieden zugrunde liegt, also sozusagen all das soll in diesem Begriff ausgedrückt und auf den Begriff gebracht zu sein und den erfindet er extra dafür, um all das auszudrücken. Dieser Neologismus soll eben die unterscheidende Unterscheidung an sich selbst darstellen. Sie soll jene Bewegung am Grund aller Phänomene darstellen, die unabhängig vom je konkreten menschlichen Tun tätig ist. Sie ermöglicht, als wir das an anderer Stelle nennt, Ursynthese oder als sprachliche Urgewalt, ermöglicht sie diese Phänomene ebenso, wie sie sie im Moment ihres Konstruierens oder Konstruiertwerdens auch wieder destruiert. Also und auch hier stoßen wir wieder auf diese doppelte Bewegung, die sich dann eben ja auch in diesem Neologismus der Dekonstruktion niederschlägt. Also in dem Moment, in dem sie konstruiert werden, werden sie durch diese geschehende Verschiebung auch wieder destruiert. Die Dekonstruktion ist für Derrida also ganz explizit keine Denkbewegung, vor allem keine reine Denkbewegung und schon gar keine Denkbewegung, die von einem bewussten Subjekt ausgehen würde. Wir erinnern uns an den Tod des Autors oder an den Tod des Subjekts, von dem ich schon gesprochen habe. Vielmehr ist auch für ihn das Subjekt ein Effekt der Dekonstruktion. Und es wird dieser Effekthaftigkeit nur dann gerecht, wenn es diese Dekonstruktion, die ohnehin ohne sein Zutun in seinem Denken und Handeln ohnehin abläuft, wenn es die auch anerkennt und quasi sozusagen Anerkennung zu seinem eigenen macht. In einem Gespräch über Althusser beschreibt Derrida das folgendermaßen, ich zitiere: So gesehen ist das, was man im Sinn einer zu einem bestimmten Zeitpunkt relativ kohärenten Gruppe diskursiver Regeln im abendländischen Diskurs Dekonstruktion nennt, nur ein Symptom. Ein Effekt des Amwerkseins der Dekonstruktion in dem, was man Geschichte nennen würde. All das, diese offene und nicht selbstidentische Totalität der Welt, das ist Dekonstruktion. Es ist eine Dekonstruktion in actu oder am Werk. Zitat Ende. Dekonstruktion, also auch das, was er selber macht, was er für sich selbst beansprucht, ist also nicht, was er jetzt irgendwie erfunden hätte oder was er als selbstbewusster Autor macht, sondern er nimmt quasi das auf und verleiht dem Ausdruck, was ohnehin passiert. So würde er das verstehen. Also er ist sozusagen das Sprachrohr der Dekonstruktion in actu. Er sagt auch, es passiert in völliger Heteronomie, man muss einem Gespenst gehorchen und ähnliche Begriffe, die da auftauchen. Also es wird auch ganz, und auch nicht ganz zufällig, wird es an den Stellen auch immer ganz mythisch bei ihm. Wenn er von Gespenstern spricht, deren da Befehle geben würde, die man zu befolgen haben und ähnliches. In Folge gibt es für ihn also die Alternative Dekonstruktion oder Logozentrismus, um einen weiteren bekannten Begriff einzuführen. Logozentrismus wäre also genau das, wenn man sich eben dieser also geschehenden Dekonstruktion, wenn man die nicht anerkennt. Wenn man sich versucht, dieser vorgängigen Bewegung der Differenz zu entziehen. Alles, was beim Opfer des Sinns, wie er das in seiner Hegelschrift etwa schreibt, also alles, was bei diesem Opfer des Sinns nicht mitmacht, sondern den Sinn in irgendeiner Form aufrechterhält, an ihm festhält, sei Logozentrismus. Letzten Endes wirft er also auch dem Strukturalismus vor, ein Logozentrismus zu sein. Dieser habe zwar die Kontingenz, das absolute Nichts, aus dem die Begriffe geschöpft seien, entdeckt, sei vor dieser Entdeckung aber zurückgeschreckt und habe doch wieder die Möglichkeit von erfüllter Erkenntnis postuliert. Wir erinnern uns in dieser geschlossenen Zeichenkette. Damit aber, um auf die kritische Theorie zurückzukommen, wird zugleich klar, dass für Derrida die kritische Theorie auch als Logozentrismus zu verwerfen ist. Die hält ja, wie zu Beginn in Löwenthals Ausführungen aufgeschienen ist, an der Idee von erfüllter Erkenntnis fest. Wenn kritische Theorie etwa die klassischen Erkenntnistheorien kritisiert, dann ja nicht deswegen, weil sie deren Anspruch auf Erkenntnis kritisieren und austreiben möchte, sondern vielmehr, weil sie ihnen vorwirft oder weil die Kritik ist, dass diese Theorien sich den Problemen und Widersprüchen nicht stellen würden, vor denen sie gestellt sind. Oder zumindest nicht radikal genug oder umfassend genug, also dass sie sozusagen immer wieder vor diesen Widersprüchen kapitulieren würden. Den klassischen Subjekten und Erkenntnistheorien wird von der kritischen Theorie ja nicht vorgeworfen, dass sie erkennen wollen, eher, wenn man so möchte, dass sie in diesem Wollen nicht erkennen können. Vielmehr wird kritisiert, dass sie ihr eigenes Versprechen nicht einlösen, dass sie es unter anderem sich gewissermaßen zu einfach machen, wenn sie etwa die Widersprüche zugleistern, statt diese zu entfalten. Die Intention hinter dieser Kritik ist jedoch, das Versprechen von erfüllter Erkenntnis doch noch einzulösen. Der kritischen Theorie geht es also nicht darum, die Intention einer solchen Erkenntnis als eine logozentrische oder logozentristische Anmaßung zu denunzieren, die man sich abzuschminken habe. Vielmehr reflektiert sie darauf, warum diese Erkenntnis stets aufs Neue verfehlt wird. Diese Reflexion aber findet statt, also diese Reflexion aufs Scheitern findet statt, um Erkenntnis doch noch möglich zu machen, nicht um deren Scheitern zum Eigentlichen zu erklären. Das Scheitern wird also nicht zu etwas geradezu Prinzipiellen erhoben, das durch die Differenz verbrieft sei, durch eine Verschiebung, die alle Erkenntnis durchkreuze und auf Dauer unmöglich mache. Damit haben wir uns wiederum dem angenähert, was Löwenthal mit dem Ausdruck des ontologischen Sich-Sperrens gegen Veränderung gemeint hat. Der Poststrukturalismus registriert, stellenweise auch durchaus hellsichtig, das Scheitern der klassischen Theorie. Doch statt dieses Scheitern zu reflektieren, um es zu korrigieren, geht es stattdessen kurzerhand zum Positiven, ja zum Eigentlichen erklärt. Zu einem in die Begriffe selbst eingebauten Scheitern, das Erkenntnis nun einmal ausmache. Und sozusagen, ja, sozusagen Erkenntnis müsse sich dieses Scheitern zum Eigen machen, ihr notwendiges Inneres, und nicht an der Idee festhalten, dass sie gelingen könne. Bei Derrida läuft diese Denkbewegung, wie gesagt, auf einer sehr hohen philosophischen Abstraktionsebene. Also er beschäftigt sich mit Saussure, er beschäftigt sich mit Hegel, also das läuft wirklich alles auf einer sehr philosophischen Ebene, von der ich hoffe, dass ich sie einigermaßen verständlich geschafft habe darzustellen. Und nicht zuletzt deswegen will ich nun im zweiten Teil, wie versprochen, noch an einer anderen Konstellation deutlich machen, worin das unkritische und gegen Veränderung sich sträubende Moment des Poststrukturalismus begründet liegt. Es ist, wie bereits angesprochen, der Fetischbegriff. An ihm lässt sich zugleich aufzeigen, dass die von mir angesprochenen Probleme der Theorie, also die Widersprüche, vor denen sie steht, und die Art und Weise, wie sie versucht, diese zu lösen, dass die jetzt keine bloßen Denkfehler sind. Also insofern es auch nicht ganz stimmt zu sagen, die Theorien machen es sich zu einfach, weil es sozusagen jetzt nicht in dem Sinne jetzt bloße Denkfehler sind, sondern dass sie sich eben der Gesellschaft verdanken. Dass sie eben auf ein Äußeres verweisen, womit wir an einer weiteren Kritik der poststrukturalistischen, des poststrukturalistischen Verständnisses von Gesellschaft angelangt werden. Damit ist der Fetischbegriff zugleich auch jener Begriff, an dem deutlich gemacht werden kann, dass es sehr wohl ein Textäußeres gibt und dass dieses Textäußere sehr wohl einen Einfluss auf die Begriffe hat, die von ihm gebildet werden. An ihm, an diesem Fetischbegriff, lässt sich also zeigen, dass die behauptete Immanenz des Textes nicht nur nicht zutrifft, sondern dass in ihr auch der Grund für die hermetische Geschlossenheit liegt, die sich der Veränderung widersetzt. Es ist extrem heiß. Genau, ich habe ja versprochen, das an Judith Butlers Beschäftigung mit dem Fetischbegriff zu machen. Judith Butler übernimmt von Derrida die Idee einer vorgängigen Bewegung. Bei ihr ist es der Diskurs, in den die Einzelnen geworfen sind. Und weil sie in diesem Diskurs geworfen sind, deswegen können sie auch keine vollständige Aufklärung über ihn erlangen. So ihr Argument. Wo immer sie versuchen, mit ihrem Denken hinzukommen, der Diskurs ist immer schon dort. Es ist wie im sprichwörtlichen Wettrennen zwischen Hase und Igel. Der Hase kommt immer zu spät und der Igel ist schon dort. Wenn es im Sprichwort aber, oder in der Geschichte, in der Fabel, zwei Igel gibt, die den Hasen austricksen, ist der Diskurs dagegen so ein allumfassendes Gebilde, dass es nur einen gibt, das aber trotzdem immer schon überall ist, sodass es kein Entkommen gibt. Der Diskurs lässt sich nicht überschreiten und die Wirklichkeit lässt sich nicht transzendieren, wie Butler diese absolute Immanenz ihres Denkens auf den Punkt bringt. Der Diskurs ist also letztlich wie ein Gefängnis konstruiert. Und wirklich bezeichnet Butler diesen Diskurs in ihren Adorno-Vorlesungen als, Zitat, unhintergehbare Unfreiheit im Herzen unserer Beziehungen. Zitat Ende. Das Gefängnis, das sie im Auge hat, ist aber eines, das idealerweise noch nicht einmal Mauern oder Wärter braucht. Denn Butler meint, dass, weil man der Unfreiheit ohnehin nicht entkommen könne, man auch gar nicht versuchen solle, ihr zu entkommen. Weil es nicht möglich sei, dem Diskurs zu entkommen, deswegen sei jeder Versuch, es doch zu tun, eine Illusion, die nur gewaltsam aufrechterhalten werden könne. Deswegen, so folgert sie, bestehe ethisches Verhalten darin, das Eingeschlossensein in diesen Diskurs, das Geworfensein in den Diskurs, das Nichtvermögen über den Diskurs, das alles anzuerkennen und gewissermaßen das Beste draus zu machen. Alles andere sei, wie sie es nennt, moralischer Narzissmus. Und dieser moralische Narzissmus, führt sie dann explizit aus, besteht genau in der Vorstellung, dass eben das Subjekt glaube, die Wirklichkeit transzendieren zu können, also sich sozusagen darüber erheben zu können. Dieser Vorwurf ist auf einer anderen Ebene genau dasselbe wie der derridasche Vorwurf des Logozentrismus. Statt sich in die existenzielle Geworfenheit oder die grundlegende Unfreiheit zu fügen, versuche das Subjekt, ihr zu entkommen. Dies könne ihm nur via Selbstüberhöhung gelingen, mittels derer es glaubt, sich über diese Verhältnisse erheben zu können. Was, so Butlers Folgeschluss, genauso autoritär wie illusionär sei. Der Tod des Subjekts, schreibt sie also, sei nicht der Tod eines realen Subjekts, sondern der Tod einer Illusion. Jener Illusion nämlich, dass es so etwas wie ein Subjekt überhaupt geben könne. Und weil diese Illusion nur gewaltsam aufrechtzuerhalten sei, deswegen sei der Tod, sei dieser Tod obendrein ein notwendiger. Erneut wendet sich die Postulierung vorgeordneter Strukturen also gegen die Individuen. Diese sollen, ganz ähnlich wie bei Derrida, anerkennen, dass sie bloße Effekte seien und sich auch dementsprechend verhalten. In dieser autoritären Wendung besteht Butlers Moralphilosophie. Diese Wendung begründet sie dann absurderweise auch noch mit Adorno. Diese habe, so behauptet sie zumindest, auf die Wichtigkeit des Inhumanen für die Menschlichwerdung hingewiesen. Und mit dem Inhumanen meint sie hier die, auch wiederum, man könnte schon sagen, wie sollte es auch anders sein, die Vorgängigkeit des allumfassenden Diskurses, der den Einzelnen entzogen ist und sich in diesen Einzelnen fremd einnistet. Sie schreibt, ich zitiere, mit dem Inhumanen lässt sich auch die Art und Weise bezeichnen, wie gesellschaftliche Kräfte sich in uns einnisten und es uns unmöglich machen, uns selbst in Begriffen des freien Willens zu definieren. Schließlich bezeichnet das Inhumane die Art und Weise, in der die soziale Welt so auf uns übergreift, dass wir um uns selbst gar nicht mehr wissen können. Zitat Ende. So versessen aufs Positive ist Butler offensichtlich, dass sie nicht erkennt, dass Adorno den Gedanken, auf den sie sich hier bezieht, und den sie ja durchaus richtig beschreibt, auch wieder mal auf einer oberflächlichen Ebene, also dass dieser Gedanke, auf den sie sich hier bezieht, dass Adorno diesen eben überhaupt nicht affirmativ gemeint hat, sondern kritisch. Es sei denn, man würde ihr unterstellen wollen, dass sie den Bezug bewusst entstellt, um ihn für ihre Zwecke dienstbar zu machen. Zwar beschreibt Butler richtig, dass es sich hier um den Fetischbegriff handelt. Doch schon bei Marx, wo er ja herstammt, ist dieser Begriff kritisch gemeint. Als Kritik an einer Gesellschaft, die verkehrt erscheint. Als Kritik, dass gesellschaftliche Formen als natürliche und fremde und damit als unveränderbare erscheinen. Bei Marx heißt es, ich zitiere aus dem Kapital. Das Geheimnisvolle der wahren Form besteht also einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt. Daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Es ist, fährt er fort, es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelreligion der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfs mit eigenem Leben begabte, untereinander und mit dem Menschen in Verhältnis stehende selbstständige Gestalten. So in der Wahnwelt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden und der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist. Also nur wenn man unterstellen würde, dass dieses Abschweifen in die Religion, diese ja nicht anders als polemisch zu verstehenden Aussagen über selbstständige Gestalten, die Dinge des Kopfs annehmen, die den Einzelnen fremd gegenübertreten, also sozusagen nur wenn man unterstellt, also wenn man dessen polemischen Charakter all diese Kategorien völlig verkennt, könnte man behaupten, dass das von Marx nicht als Kritik, sondern als eine affirmative Beschreibung, wie soll man sagen, menschlicher Existenz ist. Vielmehr kritisiert Marx hier, dass die moderne Gesellschaft dem Denken nicht als das erscheint, was sie ist, sondern als ein verkehrtes und verselbstständigtes Wesen. Da sie dem Denken wirklich so erscheint, also das ist ja sozusagen, das ist ja auch der Clou an der marxischen Argumentation, dass sie eben nicht, dass das jetzt nicht ein bloßer Denkfehler ist, sondern aufgrund der Verfasstheit der Gesellschaft erscheint sie wirklich in einer solchen Verkehrung. Deswegen sind denn auch die Verkehrungen und die Widersprüche, in die sich die Versuche verwickeln, diese Gesellschaft theoretisch zu fassen, keine bloßen Denkfehler. Die Widersprüche sind real erscheinende Widersprüche, sie sind gesellschaftlich vermittelt. Es gibt also nicht nur den Text, es gibt nicht nur der Versuch, sich darüber die Gedanken zu machen, vielmehr ist dieser Text durch ein sehr reales bestimmt. Durch die Gesellschaft nämlich, die wie Marx aufzeigt und worin Adorno ihm ausdrücklich folgt, durch Herrschaft und Ausbeutung geprägt ist. Indem Butler also die Fetischformen, die sich wie sie sagt, in uns einnisten und unsere Vernunft zerrütten und degradieren, indem sie diese Fetischformen zum Eigentlichen erklärt, erklärt sie auch die herrschaftliche Gesellschaft, der sich diese Fetischformen verdanken, zum Eigentlichen. Dass sie dabei Marx und Adorno in ihr Gegenteil verkehrt, dürfte aus dem bisher Zitierten, denke ich, schon ersichtlich geworden sein. Schließlich ist, wie gesagt, das marxische Verhältnis zu den von ihm beschriebenen Formen ein zutiefst polemisches und eben kein affirmatives. Wenn er schreibt, dass die Individuen unter der Kontrolle ihrer eigenen gesellschaftlichen Bewegung stehen, weil diese Bewegung den Einzelnen als unaufhebbare Tatsache gleich einem Naturgesetz erscheint, dann zielt diese ganze theoretische Bewegung darauf, diesen Schein kritisch zu durchdringen. Sie zielt darauf, den Schein aufzuhellen und durch diese Erkenntnis eine Voraussetzung für seine Aufhebung und für seine Abschaffung zu schaffen. Wenn Marx diesen Schein dann als mystischen Nebelschleier bezeichnet, dann doch nicht etwa, um anzudeuten, dass menschliche Existenz nun mal eine vernebelte sei, weswegen man sich den Schleier sozusagen gewissermaßen selbst auch noch umzulegen habe. Genau zu dieser absurden Behauptung aber verkehrt Butler den Fetischbegriff, den sie für eine affirmative Beschreibung des ontologisch verbrieften Dunkels menschlicher Beziehungen zu halten scheint. Dass sie eben nicht nur Marx, sondern auch Adorno, auf den sie sich da explizit bezieht, ins glatte Gegenteil verkehrt, dürfte, wie gesagt, evident sein. Sie werden wahrscheinlich, also speziell in den, Vorlesungen zur Kritik der politischen Ökonomie bei Adorno ja schon einiges gehört haben, nehme ich stark an, sodass ich es bei einem diesbezüglichen Zitat belassen möchte, das zugleich den Abschluss meines Vortrags bilden soll. Wir können in der Diskussion, wenn da noch Fragen bestehen, aber natürlich jederzeit gerne wieder darauf zurückzukommen. Genau wie Marx meint Adorno mit seinem Fetischbegriff ja auch alles andere als eine positive Bestimmung menschlicher Existenz. Vielmehr folgt er, wie in der Bestimmung von Ausbeutung und Herrschaft, auch darin, auch hier der marxischen Bestimmung des Fetischbegriffs als einem Negativen. Mit ihm soll eine Gesellschaft kritisiert werden, deren Verkehrsformen den Individuen fremd und selbstständig gegenübertreten, obwohl sie doch nur von diesen Individuen herrühren. Diesen Formen gibt Butler den positiven Namen des Inhumanen. Und die vorontologische Struktur, wie sie das nennt, diese ontologische Struktur, oder in einer weiteren Steigerung nennt sie es sogar vorontologische Struktur, die vorontologische Struktur dieses Inhumanen sei schuld daran, dass der Einzelne seine eigene Gesellschaftlichkeit und damit sich selbst grundlegend nicht verstehen könne. Also da wird der Unterschied deutlich. Adorno sagt das auch, aber nimmt das zum Anlass von Kritik und nicht als positive Beschreibung von menschlicher Existenz. Und bei Butler wird es positive Beschreibung von menschlicher Existenz. Deswegen soll er es auch gar nicht versuchen. Deswegen soll er sich immer mit einem unaufklärbaren Rest zufrieden geben. Adorno jedoch, in absolutem Gegensatz, führt aus, dass alles darauf ankäme, die, ich zitiere, Nichtverstehbarkeit zu verstehen. Es käme darauf an, Zitat, die den Menschen gegenüber zur Undurchsichtigkeit verselbstständigten Verhältnisse aus den Verhältnissen zwischen den Menschen abzuleiten. Begeisterung fürs Unverstehbare dagegen übersetzt den überdauernden gesellschaftlichen Antagonismus in einen Tatbestand. Der unversöhnte Zustand wird durch die Askese gegen seine Theorie bloß hingenommen und das Hingenommene schließlich glorifiziert. Gesellschaft als kollektiver Zwangsmechanismus. Zitat Ende. So lässt sich die Erklärung der Nichtverstehbarkeit zu einer vorgängigen Struktur, wie sie der Poststrukturalismus vornimmt, als eine Reaktion auf die gesellschaftliche Misere dechiffrieren. Der gesellschaftliche Zusammenhang tritt den Einzelnen dermaßen fremd gegenüber, dass diese sich in denen doch von ihnen nur herstammenden Formen nicht mehr wiedererkennen. Sie erleben die Gesellschaft nur noch als eine Art Schicksal, in das sie geworfen sind und unter dessen Kontrolle sie stehen, ohne je zu einem positiven Ende zu kommen. Indem der Poststrukturalismus diese Fragmentierung zum obersten Prinzip erhebt, macht er zwar ständige Veränderung zu seiner Triebkraft, weil nichts bestimmt werden kann, muss alles ständig dekonstruiert, destruiert und neu konstruiert und neu bestimmt werden, also diese Bewegung ist ewig, die kann nicht enden. Diese permanente Veränderung ist aber ein beschleunigt dahinrasender Stillstand, in dem es nichts Neues geben kann und jede grundlegende Änderung grundlegend ausgeschlossen ist. Danke für mich. Das ist unglaublich stickig. Kurze Hemden, das wäre ganz schön. Ja. Also, Alex Gruber bewundere ich immer wegen seiner Vortragstätigkeit, weil er die schwierige Aufgabe hat, über einen Gegenstand zu sprechen, den man erstmal sozusagen präsentierbar und verstehbar machen muss, im Gegensatz zu, wenn wir vorher zu Antisemitismus gesprochen haben, die Juden sind unser Unglück, ist jetzt nicht so schwer zu analysieren und zu kritisieren. Das heißt, die Herausforderung hier ist immer, wie sprechen wir über einen Gegenstand, der eine eigene Sprache entwickelt hat, die man erstmal, ja, ich sage jetzt, dekonstruieren muss. Ja. Lernen muss in erster Linie. Die man erst lernen muss, um sie dann analysieren und um sie dann kritisieren zu können. Aber dafür ist der Vortrag im Vergleich zu den vorherigen sehr in der Zeit geblieben und wir haben nun ausführlich Zeit, alle verschiedenen Arten von Fragen zu ergründen, nämlich Begriffsfragen, sofern diese vorhanden sind, Verständnisnachfragen jeder Art und dann auch alles Weiterführende. Dafür ist nun genug Zeit. Gibt es schon was? Bitte. Können Sie noch ein Worte finden für das Äußere, den Autor, das Subjekt, der bei Marx und Adorno quasi doch noch irgendwie möglich bleibt, im Vergleich zu dem Autor als Tod, quasi, wo sie okay, ja. Also wer kann das sein, oder wo? Also Sie meinen, wer der Autor sein könnte? Nicht als Person, aber... Ja. Gut, also sozusagen wie fasse ich das jetzt am besten, wie rum fasse ich das an? Also sozusagen beim Poststrukturalismus ist es eben so, weil es kein Äußeres gibt, weil das sozusagen alles bloß Verweisungsstrukturen, Effekte sind, deswegen gibt es den Autor in dem Sinne auch nicht. Soweit geht Adorno ja da durchaus mit. Also wahrscheinlich müsste man da auch nochmal einen Unterschied zwischen Adorno und Marx machen, weil Marx ja seine seine Kritik zu Zeiten des Liberalismus geschrieben hat, oder zumindest Ausgang des Liberalismus, als die gesellschaftliche Situation auch nochmal eine ganz andere war, also wo sich wahrscheinlich auch noch viel unbefangener von sowas wie einem Subjekt hat reden lassen, als zu Adornos Zeiten, wo, also spätestens natürlich, wo natürlich schon mal der Erste Weltkrieg und die ganzen Entwicklungen, die dorthin geführt haben, natürlich reflektiert werden in den 20er und 30er Jahren, aber dann natürlich auch nochmal mit der Vernichtung und der Vernichtung selbst und dem Nationalsozialismus, quasi auf die Rolle der gesellschaftlichen Übermacht und welche Rolle hat da das Individuum darin, ja nochmal ganz anders reflektiert wird. Und da ist es ja so, dass Adorno oder Löwenthal ja auch keineswegs sagen, es gibt sozusagen diesen Autor noch in dem Art und Weise, wie man ihn vielleicht bei Goethe oder sowas noch unterstellen hat können. Also sozusagen, es ist in der Tat so, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse dermaßen übermächtig geworden sind, dass es eben keine Subjekte oder keine Individuen mehr gibt, die sich irgendwie anmaßen können, da den Standpunkt eines allumfassenden Erzählers haben zu können, die gar einen Entwicklungsroman oder ähnliches schreiben können. Also insofern geht die, auf dieser ersten Ebene geht die kritische Theorie ja durchaus mit dieser Diagnose auch des Poststrukturalismus. Also wenn man sich anschaut, was Adorno ja über, gut, bei Beckett, jetzt dann quasi mit dem Absurden nochmal auf einen besonderen Punkt getrieben, aber auch schon bei Kafka oder so. Also das ist ja kein Erzähler im klassischen Sinn, da gibt es ja keinen allumfassenden Erzähler, sondern da wird eigentlich wird irgendwie die Entfremdung und die Übermacht wird eigentlich selbst zu einem Moment der Literatur. Oder er sagt das an einer Stelle auch über, wo es um die Rolle des Erzählers in der Literatur oder im Roman geht, dass sozusagen die Entfremdung selbst zum ästhetischen Moment wird. Also nicht sozusagen, dass es irgendwie einen Autor gibt, der letzten Endes wüsste, um bei Kafka und im Schloss zu bleiben, wie man in das Schloss kommt und dort irgendwie die Sachen regelt, sondern der Einzelne ist genauso verloren und kommt da nicht hin. Der Punkt bei ihm ist aber der zu sagen, also dass anders als beim Poststrukturalismus, also sozusagen die, wenn man so möchte, dieses Verschwinden des Autors, diese Übermacht der gesellschaftlichen Verhältnisse hypostasieren, also quasi verewigen, zum Eigentlichen erklären und quasi sich selber irgendwie aneignen wollen und darüber Sinn stiften letzten Endes. Also wenn man quasi der Effekt von so einer vorgeordneten Bewegung ist, dann kann das ja auch nicht mehr zum Skandalon werden, weil dann ist das nur eine menschliche Existenz und ganz im Gegenteil, man ist dann souverän, wenn man das anerkennt und sich nicht irgendwie in den Logozentrismus flüchtet oder so, wie es bei Derrida so ist. Bei der kritischen Theorie ist das jedoch immer damit gemeint, dass sozusagen das ganze Grauen, das da mitschwingt, ja dann doch noch darin quasi in diese Hoffnung umschwingen soll, dass es anders werden soll. Das können die jetzt auch nicht und wollen die auch nicht positiv festmachen und sagen, okay, der Autor müsste jetzt so und so agieren, sondern das muss man dann quasi an den jeweiligen einzelnen, Kunstwerken dann zeigen, ob das gelungen ist oder nicht. Und, um vielleicht bei Kafka zu bleiben, weil das ja was ist, was natürlich vor allem bei Adorno als sehr gelungene Literatur gilt. Ja. Also der ja auch eben, wie gesagt, nicht auftritt als so ein Autor, der aber sozusagen bei dem das quasi das Grauen all dessen, was das bedeutet, dass die Individuen wirklich zu solchen bloßen Ausführungsorganen werden, die gar nicht mehr so genau wissen, wieso sie eigentlich da sind, was sie da machen, geschweige denn, dass sie es irgendwie schaffen, mit irgendwelchen Vorgesetzten ins Gespräch zu kommen oder ähnliches, oder in dieses Schloss zu gelangen oder ähnliches. Also sozusagen der das ja beschreibt, aber eben nicht auf eine Art und Weise, dass das quasi zum letzten Wort wird oder dass man daraus irgendwie den Sinn zieht, sondern dass das Grauen, das damit verbunden ist, erhalten bleibt und sozusagen auch in den Lesern in den, durchaus quasi dieses Grauen, den Wunsch erzeugt oder ein Erschrecken erzeugt und den Wunsch erzeugt, dass das eben nicht das letzte Wort bleibt. Und das Interessante ist zum Beispiel, dass genau in ihren Adorno-Vorlesungen die Judith Butler auch auf Kafka eingeht und auch auf Adornos Kafka-Interpretation eingeht und sie da das aber auch wiederum in ein positives verwandelt. Also da geht es um das Urteil zum Beispiel, wo sie eben sagt, wo es eben darum geht, zum Schluss, dass der Protagonist, ohne so recht zu wissen, warum er überhaupt sich getrieben fühlt, von einer Brücke stürzt und Selbstmord begeht. Ja, und sozusagen bei Adorno wäre das wahrscheinlich sozusagen, ja, okay, da passiert etwas, wo der Einzelne gar nicht weiß, sich getrieben fühlt, gar nicht aufhören kann. Also sozusagen, das ist sozusagen der Grauen dieser übermächtigen Verhältnisse, die den Einzelnen in den Tod treiben. Bei Butler wiederum wird das in ein positives verwandelt, weil das eigentlich nur der Tod dieses illusionären Subjekts ist und in der Stimme überlebt er, auch wenn er vielleicht real sich von der Brücke stürzen mag und tot sein mag, aber im Diskurs in der Stimme überlebt er. Also sozusagen sie versucht selbst noch dem finalen Ende, wenn man so möchte, quasi ein positives abzuzwingen und daraus quasi eine existenzielle Beschreibung zu machen. Das wäre so der Moment dessen, was in der Literatur den Autor ausmacht. Also jetzt nicht, jetzt auch nicht in dem Sinne gemeint, dass dann irgendwie der Kafka zum Schluss die Auflösung bringt und meint, so sollte es sein oder das interpretiert. Weil zum Beispiel Broch, Hermann heißt er, glaube ich, ja, kritisch, also sozusagen, den der Adorno durchaus auch schätzt, aber sagt sozusagen, der versucht teilweise zu viel da als Autor einzugreifen und quasi noch Deutungen zu geben und ähnliches. Also sozusagen, es geht schon auch um so einen Moment, dass das allumfassende Grauen eben nicht verharmlost wird, und er sagt auch sozusagen, wenn man so tun würde, als könnte man heute noch erzählen wie früher, also es gäbe so ein allwissendes Autorensubjekt, das kann eigentlich nur Sinnstiftung und damit nur Kitsch werden. Das ist sozusagen seine Argumentation. Also es geht darum, schon das ungeschönert darzustellen, aber eben ohne mit diesem Grauen, wie soll man sagen, ohne mit diesem Grauen zu paktieren, sondern dass aus diesem Grauen halt doch noch der Wunsch zu etwas anderem und Besserem erwächst. Das wäre so auf der literarischen Ebene. Auf der philosophischen, wo Adorno ja durchaus den großen Unterschied macht, oder nicht, also jetzt nicht einen allumfassenden, aber doch, sagen der Philosoph oder der Autor in der Gesellschaftstheorie ist ja doch ein anderer als das künstlerische Subjekt, weil eben die Kunst sich ja gerade durch die Autonomie auszeichnet, dass sie eben auf Diskurse, Momente verzichtet oder verzichten kann, auf die jemand, der etwas versucht, sozusagen ein Philosoph nicht verzichten kann. Sozusagen da ging es dann eher darum, um das, was ich auch angesprochen habe, also sich diesen Widersprüchen eben zu stellen, diese Widersprüche zu versuchen, zu reflektieren, sie zu durchdringen, zu fragen, okay, was stellt sich in diesen Widersprüchen dar? Was ist es, das in diesen Widersprüchen zum Ausdruck kommt? Und sie nicht vorschnell irgendwie zuzugleistern im Sinne von, ich habe da jetzt eh eine Lösung, oder sie quasi aber auch nicht, und das würde ich sagen, wäre der Ausweg, den die Postmoderne versucht, quasi die Widersprüche nicht zu durchdringen, nicht zu entfalten, sondern die ihrerseits zu einem Art Ersten zu erheben. Also zu sagen, die widersprüchliche Verfasstheit ist halt nun mal so, ist die Welt nun mal existenziell eingerichtet, und deswegen werden die zu einem ersten Prinzip letzten Endes erhoben. Und da würde ich sagen, wäre der Unterschied. Aber habe ich richtig verstanden, dass quasi dann im Poststrukturalismus behauptet wird, dass wenn man sich mit diesen Widersprüchen auseinandersetzt, dass das nur zu Gewalt führen kann, und würde es dann bedeuten, dass quasi die Idee von der kritischen Theorie, sich damit auseinanderzusetzen, Postsozialismus in Gewalt? Ja, das wird, ja doch, also Sie müssten auf jeden Fall, wenn Sie sich ernst nehmen, und es gibt ja auch Theoretiker, die das tun und denen man zumindest anrechnen muss, dass sie darin ehrlich sind, wenn man es so sagen, ja, die halt sagen, ja, also ein Foucault, also ich kenne das zum Beispiel bei einem Vergleich von Foucaults Theorie mit der Dialektik der Aufklärung, wo genau das gezogen wird. Ja, weil sie sagen, okay, die nehmen halt in ihrer Dialektik der Aufklärung doch noch einen Standpunkt der Vernunft, der außerhalb des ganzen Verhängnisses steht, an, weil sie ja eben nicht nur ein ewiges Verhängnis beschreiben wollen, sondern gleichzeitig darin das auch transzendieren wollen. Also ihre ganze Hoffnung und ihre ganze Utopie daran hängt, dass das Verhängnis doch ein Ende nimmt. Und der sagt, das ist sozusagen das illusorische Moment, da ziehen die so einen quasi sicheren Boden der Vernunft ein und das können sie letzten Endes nur gewalttätig. Also letzten Endes, wenn sie ehrlich wären, müssten sie das sagen. Ja, also wenn kritische Theoretiker zur Tat schreiten, müssen die genauso autoritäre Diktatoren werden, wie es halt andere sind, die sich auf Natur oder Ähnliches beziehen. Also weil die Vernunft eigentlich auch keine andere Stillstellung ist als die Natur letzten Endes oder so. So die Darstellung Grimm. So die Darstellung im Poststrukturalismus. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, ja, und was sozusagen die Ernsthafteren von denen ja durchaus auch sagen. Ja. Also bei der Butler ist es interessant, dass sie sich dann doch immer wieder auf Adorno bezieht. Und wie gesagt, da kann man dann an ihr auch ganz schön aufzeigen, eben weil sie sich darauf bezieht, wie sie ihn dann in sein Gegenteil verkehrt. Bei Derrida zum Beispiel ist es so, ich meine, der hat auch den Adorno-Preis bekommen und er hat es noch nicht mal bei dieser Dankesrede geschafft, sich mehr als zwei Sätze zu ihm über die Lippen zu zwängen, da, wo er gesagt hat, er so sinngemäß, er steht in Adornos Schuld, das will er jetzt schon irgendwie mal eingestehen, was ja eigentlich auch schon eine relativ negative Aussage ist, aber sozusagen könnte man noch sagen, okay, er will da was eingestehen, was er sich halt bis jetzt nicht zugestehen wollte. Und es wäre irgendwie interessant, sich damit mal zu beschäftigen. Und dann weicht er irgendwie auf Benjamin aus und redet in der ganzen Dankesrede nur noch über Benjamin. Man fragt sich eigentlich nur, okay, ich meine, er hat diese Rede vorbereitet, er hatte die Zeit, warum hat er es nicht getan? Und ich denke, das hat durchaus was damit zu tun, ja. Also weil wenn er sich den Adorno, wenn er sich dem ernsthafter nähern würde und dabei nicht seine eigene Theorie, wie soll ich sagen, verwässern möchte, dann müsste er auf so einen Schluss kommen. Und das kommt bei so einer Dankesrede dann vielleicht, da war er dann offensichtlich auch, wie soll man sagen, zu feig dazu, weil das hätte er natürlich auch machen können. Ja. So, da waren zwei gleichzeitig, ich weiß nicht. Ja, bitte. Ja, das war eigentlich eine Nachfrage, ob ich es richtig verstanden habe, zu der Darstellung von Derrida. Also würdest du sagen, er hat halt einfach diesen Kontingenzbegriff nicht so richtig im Blick und mit Willkür verwechselt und dann ist es so bergab gegangen und jetzt nicht mehr zurückgekommen? Ah. Oh. Naja, was? Ich weiß, was ich so ein ähnliches Eindruck hätte ich auch, aber ich finde ja. Eine schwierige, harte These, weil es schon, also es ist eine schwierige Unterstellung. Ich würde das. Ja, es trifft polemisch, aber es trifft bis zum gewissen Grad auf den Punkt. Weil, also der Kontingenzbegriff ist ein ganz zentraler im Poststrukturalismus. Und er ist auch ganz zentral, wie er verwendet wird. Also ich meine sozusagen, wenn ich mich jetzt so gegen diesen Kontingenzbegriff gewendet habe, meine ich damit ja nicht, dass man quasi irgendwie aus den Dingen ihre Begriffe rausschauen könnte. Also sagen, es war jetzt kein Plädoyer für einen Begriffsrealismus oder sowas und den hat die kritische Theorie natürlich auch nicht vertreten. Also Begriffe sind in einer Art und Weise kontingent, dass sie von den Dingen, von denen sie gebildet werden, auch erstmal abstrahieren. Ja? Und dass man, also jetzt mal ganz blöd gesagt, dass das Ding auch anders nennen könnte. Ja? Aber sozusagen damit ist es sozusagen damit, das ist auch das, was ich versucht habe mit dieser halbierten Bewegung oder halbierten Kritik zu fassen, dass damit in der kritischen Theorie ja noch nicht alles gesagt ist. Also wenn man es sozusagen polemisch auf den Punkt bringen will, dieser erste Punkt ist das, woran der Poststrukturalismus es festmacht. Und das Interessante ist, dass gerade, also nicht nur er, weil bei Laclau Mouffe ist es ja ähnlich, aber auch beim Derrida ist es so, dass er da geradezu und wirklich immanent, also weiß nicht, ob notwendig, aber doch nicht, aus falschen Gründen letztendlich bei Carl Schmitt landet und sagt, der Begriff ist ein aus dem Nichts Geschöpftes, also wo das wirklich zu absoluter Willkür dann wird und darauf bezieht er sich explizit und ganz positiv, wirft auch dem Carl Schmitt eigentlich nur vor, dass er letzten Endes die Kontingenz auch wieder in Metaphysik überführt hätte, also dass man den Carl Schmitt auch noch kontingenter denken müsste, was ihn dann interessanterweise zu Heidegger bringt, aber gut, jetzt ohne zu sehr in die Philosophie ausschweifen zu wollen. Die zweite Bewegung, also sozusagen diesen Teil kann man ja mitmachen. Also sozusagen, es ist um es jetzt mal wirklich ganz einfach zu sagen, aus diesem Tisch springt mich nicht an, dass ich einen Tisch zu nennen habe. Also sozusagen, ich schaue da nicht irgendwie die Idee des Tisches raus oder so, sondern das ist erstmal ein Begriff, den ich ihm gebe. Gleichzeitig aber, und sozusagen das ist der zweite Teil dessen, was wie kritische Theorie den Begriff besteht, sagt die immer, es ist eine doppelte oder eine reziproke Bewegung. Also einerseits sozusagen bilde ich einen Allgemeinbegriff von dem einzelnen Gegenstand, damit der ist auf eine gewisse Art und Weise kontingent, eben dadurch, dass es nicht, das Ding mir nicht sagt, wie ich es zu nennen habe. Ja, also ich meine, das ist ja sozusagen, das ist ja auch das Interessante, genau daran baut ja zum Beispiel auch Benjamin seine ganze Sprachphilosophie aus, dass eben die Menschen, weil die Dinge nicht reden können oder halt nach dem Sündenfall nicht mehr reden können, deswegen sind die Menschen dazu gezwungen, ihnen selber Dinge zu geben und auf eine gewisse Art und Weise den Dingen Namen zu geben, ja. Das müssen, den Dingen Namen zu geben, Verzeihung. Und das ist ja so ein Moment, jetzt ohne vielleicht diesen religiösen Moment, aber dass auch der Begriffstheorie von Adorno gar nicht so fremd ist, zu sagen, ja, also man muss den Dingen einen Begriff geben, um sie irgendwie benennen zu können. Und da steckt auch ein Moment von Kontingenz mit drin. Gleichzeitig aber sozusagen kann ich in der Abstraktion, die ich da vornehme an dem Ding, kann ich zugleich nicht völlig von dem Ding abstrahieren. Also es ist nicht völlige Kontingenz. Das heißt, in meinen Begriffen spiegelt sich oder reflektiert sich in der einen Art und Weise immer etwas von dem Ding. Und deswegen ist es mir ermöglicht, in einer reziproken Bewegung gleichzeitig auch darauf zu reflektieren, ob dem Begriff, den ich dem Ding gebe, ob der dem Gewalt antut, was daran weggeschnitten wird, was untergeht, wovon ich abstrahieren muss und kann den Begriff deswegen korrigieren und in Konstellationen um das Ding anordnen, um diesen kontingenten Moment sozusagen zu entkommen, indem ich eben mich gerade so in kreisförmigen Konstellationen um den Gegenstand, den ich da benennen will, quasi bewege, indem ich meine Begriffe um diesen Gegenstand anordne, den Gegenstand dann doch in seiner, wie soll man sagen, in seiner vollen eigenen Sachhaltigkeit zu kennen, ohne ihn Begriff, also dann, ohne ihn mit dem Begriff kurz zu schließen. Also dieser zweite Schritt, der ja genau den Clou letzten Endes der Erkenntnistheorie, der kritischen Theorie ausmacht, den würde der Poststrukturalismus nicht mitmachen und kann er auch nicht mitmachen, weil da müsste eben genau diese Idee der absoluten Kontingenz letzten Endes aufgeben. Ich würde sagen, und manche der Theoretiker und Theoretikerinnen formulieren das ja auch ganz so explizit. Derrida, meines Wissens, nennt er das nie Kontingenz, auch wenn er das über weite Strecken meint, aber manche machen ja auch wirklich die Kontingenz zum ersten Prinzip. Ja. Es gibt nur Kontingenz, es gibt eine Gewissheit und das ist die Kontingenzgewissheit. Gut, kann man sich fragen, ist der klassische Widerspruch, wie kann ich, wenn alles Kontingenz ist, wie kann ich gewiss über die Kontingenz reden, aber sozusagen genauso einen Widerspruch zu entwickeln wäre zum Beispiel genau so etwas. Ja. Aber ja, die sagen dann, sie machen die Kontingenz zur Gewissheit und damit hätten sie, so der weitere Trick, quasi ihr erstes Prinzip, wären sie losgeworden, weil das nichts Bestimmtes und nichts Manifestes oder nichts Determiniertes ist, sondern etwas Kontingentes und deswegen sei das kein erstes Prinzip mehr. Und deswegen hätten sie die abendländische Philosophie, wenn nicht überwunden, so doch dekonstruiert. Was aber halt ein Trick ist, würde ich sagen. Ich verstehe nicht ganz, wie Dekonstruktion möglich sein soll, wenn es kein Äußeres gibt. Also wer soll dekonstruieren, wenn es keinen Autor gibt? Das ist in der Tat ein Riesenproblem. Das auch in der, na, ich meine sozusagen insofern ein Problem, weil, ich komme gleich darauf zurück, das zwar behauptet wird in den Philosophien, also sozusagen als eine Intention oder als ein Statement, dass dem so sei. Der Punkt ist aber, jedes Mal, wenn Sie versuchen, das zu beweisen, müssen Sie dann doch auf irgendein Stück Außerdiskursives zurückgreifen. Darin würde ich sagen, ist kein Denkfehler, sondern ist zwangsläufig so, weil wenn ich sozusagen, wenn ich mit im Diskurs über irgendwas rede, dann muss ich irgendwelche Widersprüche oder irgendwelche Gegensätze annehmen. Dann geht nicht alles in einem auf, sondern ich muss da irgendwelche Gegensätze aufmachen. Das geht einfach nicht anders. Und in dem Problem, also zum Beispiel ganz klassisch bei der Butler, ja, sie sagt, Körper sedimentieren sich im im Diskurs, sagt sie, um im nächsten Satz dann zu sagen, der Diskurs schreibt sich in die Körper ein. Warum sagt sie, aber wie soll er sich denn in die Körper einschreiben, wenn es ihn noch nicht gibt, wenn sie aus ihm heraus sedimentieren? Ja? Also sobald sie irgendwie davon redet, muss sie das einführen, was es laut ihr zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht geben kann. Und das ist, würde ich sagen, eben kein Denkfehler, den man irgendwie korrigieren könnte, sondern da zeigt sich genau dieses Problem auf. Oder, um es auf der Ebene des Autors zu sagen, wenn es denn wirklich so wäre, dass die Menschen bloße Effekte einer vorgeordneten Struktur wären, dann könnten sie niemals drüber reden, dann wäre diese ganze Philosophie unmöglich. Sozusagen erst, wenn ich mich, und mag es nur ein kleiner Schritt sein, darüber erhebe, darauf in irgendeiner Form reflektieren kann, erst dann ist es möglich, daraus einen Begriff zu bilden. Also allein sozusagen, wenn man so möchte, dass sie darüber reden, dass sie das auf den Begriff bringen, ist eigentlich schon ein Dementi dessen, was sie da behaupten. Auch da sind sie irgendwie durchaus hellhörig, nur eben nicht so hellhörig, dass sie irgendwann mal vielleicht auf die Idee kämen, dass dieser ganze Versuch zum Scheitern verurteilt ist, sondern sie weisen sich permanent ständig nach, dass beim jeweils anderen sowas noch vorhanden ist. Ja? Also, dass der noch irgendwelche metaphysischen Restbestände hat. Der Žižek wirft es der Butler vor, die Butler wirft es dem Badiou vor, der Badiou wirft es wieder irgendwem anderen vor und so geht das auf ewig. Ja? Und es wird auch auf ewig so weitergehen, weil man eben anders als metaphysisch nicht sprechen kann. Aber weil sie sozusagen niemals irgendwie den Schluss ziehen und sagen, okay, vielleicht funktioniert das so halt einfach nicht, um es jetzt mal salopp zu sagen, wie wir das versuchen, ne? Sondern immer versuchen, das irgendwie dann doch noch zu erreichen, sozusagen ist auch ihre Kritik untereinander auf Dauer gestellt, weil sie geradezu zwangsläufig jedem anderen so einen metaphysischen Restbestand nachweisen können, also sprich irgendein außerdiskursives Moment, an dem sie dann doch ansetzen müssen, um irgendwas sagen zu können. Insofern, ja, trifft das sehr gut, weil das, glaube ich, wirklich eines der großen Probleme anbelangt, für die es aber ganz offensichtlich kein Problembewusstsein gibt oder keins, das so weit geht zu sagen, vielleicht lässt sich so gar nicht sprechen in so absoluter Sprache, wie man nennt. Worin besteht substanziell etwas lauter vielleicht? Ja. Mir ist noch nicht ganz klar, worin substanziell dieser epistemologische Mangel besteht, den der Regard jener Position vorwirft, die er als logozentristisch dann bezeichnet, jetzt auf einem philosophischen Level. Mhm. Also abgesehen davon, dass es dann aus der poststrukturalistischen Perspektive heraus in der Realität wieder zu Gewalt und zur Autorität führen würde, sagt man das auf die Vernunft. Gut, da würde ich sagen, gibt es zwei Punkte. Also teilweise ist es ja so, dass er durchaus zu Recht, was ich vorhin auch gemeint habe, dass er ja teilweise wirklich hellhörig ist, sich so gewisse Erschleichungen irgendwie spürt, wie er zum Beispiel dem Strukturalismus da vorwirft. Ne? Wenn er sagt, ihr geht von lauter Kontingenz aus, wo kommt denn auf einmal bei euch die Determination her? Aber so, auch da ist es eben genau der Moment, wo man sagt, na gut, aber vielleicht ist die Grundidee, also dass Begriffe völlig kontingent sein sollen, vielleicht ist die Grundidee schon falsch. Aber sozusagen an der hält er irgendwie fest und rechnet dann den Strukturalisten zu Recht vor, dass sie ihre eigene Kontingenz nicht völlig durchgehalten haben. Aber sozusagen auf die, wie soll man sagen, auch da wieder betrifft ein bisschen das, was wir gerade auch schon hatten, auf diese grundlegende Idee, dass also vielleicht diese ganze Kontingenz, also diese ganze Zeichentheorie von Saussure vielleicht anders kritisiert werden müsste, weil ein anderes Problem drinsteckt, auf die kommt er dann letzten Endes nicht und da spielt, ja, sozusagen da stellt sich natürlich die Frage, warum wird dieser Schluss nie gezogen? Und da spielt, würde ich sagen, schon ein anderes mit rein und das ist sozusagen eins, was sich auch nicht rein innertheoretisch erklären lässt, sondern dass es halt ganz offensichtlich wirklich, also dass sich eben die Gesellschaft so darstellt, dass die Dinge den Einzelnen wirklich so fremd sind, dass sie ihm völlig fremd gegenübertreten und es egal ist, ob ich wie ich das Ding jetzt nenne oder so, also dass sozusagen diese Kontingenztheorie eine, wie soll man sagen, eine gesellschaftliche Wahrheit, eine gesellschaftliche Realität ja durchaus hat, in dem Sinne, dass mir da irgendwo oder dass mir da irgendwelche fremden Mächte entgegentreten, die mich zwingen, Dinge zu tun, in die ich eigentlich gar keine Einsicht habe oder so. Also dass es sozusagen eine, wie soll man sagen, eine gesellschaftliche Realität trifft, dass die aber irgendwie nicht durchschaut und kritisch auf den Begriff gebracht wird, wie es eben zum Beispiel im fetischen Begriff versucht wird, sondern dass die halt irgendwie quasi übernommen und affirmiert wird. Also dass sozusagen auch das nicht durchschaut wird, was zum Beispiel auch schon der gesellschaftliche Grund ist, warum Saussure, also warum es eben kein Zufall ist, und Saussure war ja nicht der Einzige, dass Anfang des 20. Jahrhunderts halt ein ganzer Haufen von so Zeichentheorien entstanden sind, die plötzlich von der völligen Kontingenz ausgehen. Ja. Wo gesellschaftskritisch versiert oder gesellschaftskritisch orientierte Theorien sagen würden, okay, da tritt die Gesellschaft den Einzelnen halt offensichtlich mehr, immer fremder und fremder gegenüber, dass sie offensichtlich wirklich das Gefühl haben, sie geben den Dingen nur noch irgendwelche Namen, ohne an diese Dinge auch nur heranzurühren, ja, weil sie ihnen eben so fremd erscheinen. Weil trotz allem Fortschritts plötzlich doch der Erste Weltkrieg ausbricht und nicht der Fortschritt sich wie mit unsichtbarer Hand zum besten Verhältnis aller Menschen wendet, sondern weil Massenvernichtungswaffen und Giftgas im Ersten Weltkrieg damit produziert werden. Also sozusagen, dass da solche Momente mit einfließen und dass darauf aber irgendwie nicht reflektiert wird, also und letzten Endes ist, also sozusagen, warum dann auch auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, würde ich sagen, der Poststrukturalismus da ja, zumindest keine kritische Gesellschaftstheorie ist, weil auf solche Fragen, wie soll man sagen, die da nicht erkenntnistheoretisch, sondern ideologiekritisch wären oder sowas, reflektiert er einfach nicht, sondern er nimmt so an und sagt, Saussure hat das so gefasst und verwickelt sich in die und die Widersprüche. Aber warum Saussure das je so gefasst hat, die Frage stellt sich Derrida eigentlich nie. Also, weil er einfach von gewissen Grundvoraussetzungen ausgeht oder selber gewisse Grundvoraussetzungen hat, wo er auch selber nie auf die Idee käme, die zu hinterfragen. Ich glaube, das ja, ist so ein Punkt, und der lässt sich eben also dann aber auch nicht rein erkenntnistheoretisch erklären, sondern da müsste man dann eben so, wie soll ich sagen, ideologiekritische Begriffe oder Fragestellungen mit einfließen lassen. Ja, vielleicht eine Spezialistenfrage. Ich habe von einer Derrida-Adeptin einmal den interessanten Satz gehört, Derrida sei die einzig produktive Art, Heiligung zu gehen. Ja. Und also bei Derrida, bei Žižek, oder da ist sozusagen der Versuch, die heiligere Philosophie zu rehabilitieren oder das Gute vom Schlechten irgendwo zu separieren, das ist ja schon da ist ein Begriff davon. Wenn ich jetzt spontan, wir haben Butler schon genannt, Butler, Heidegger, also Schöpfen könnte man sagen, die Poststrukturalisten bis zu einem gewissen Grad alle aus demselben Jargon der Eigentlichkeit, oder? Ja, also sie macht es auch ganz explizit. Also in der Hass spricht, glaube ich. Also in irgendeiner ihrer sprachtheoretischen, ich glaube, es ist Hass spricht, ich weiß es nicht genau. Also in irgendeiner ihrer sprachtheoretischen Überlegung zum Beispiel bezieht sich zum Beispiel ganz explizit auf Heidegger und sagt, dass das Problem, auf dem die Sprache geworfen ist, ist ein heideggerisches. Also dass wir in den Diskurs geworfen sind. Da benutzt sie, und wirklich unter ganz expliziten Bezug auf Heidegger, diesen Geworfenheitsbegriff, dass wir geworfen sind, sozusagen von der Sprache in die Sprache geworfen sind, und deswegen können wir sie niemals einholen, deswegen können wir uns niemals erklären. Also sozusagen, sie macht das interessanterweise genau an der Stelle, dann wendet sie sich auch noch gegen Habermas oder gegen den Liberalismus und so. Aber sozusagen genau an der Stelle zum Beispiel greift sie explizit auf Heidegger zurück. Es gibt bei ihr nicht sehr viele Stellen, ich meine, bei Derrida ist das begegnet einem der Heidegger auf Schritt und Tritt, das geht irgendwie gar nicht anders. Bei ihr ist es wirklich an sehr wenigen Stellen, mir fällt jetzt gerade wirklich die ein, aber wo es genau diesen Tatbestand trifft, um den es da jetzt geht. Aber wie gesagt, ja, also subkutan ist das immer mit dabei und bezieht sich auch auf den immer wieder auf den Lacan natürlich und auf den Foucault. Und von Foucault gibt es ja auch so eine Aussage, dass er das eigentlich in seinen Schriften selber nie explizit gemacht hat, aber dass Heidegger für ihn die wichtigste Lektüre war und dass eigentlich sozusagen sein ganzer auch seine ganze Nietzsche-Lesart ohne den Heidegger gar nicht zu verstehen wäre und so. Also ja, es ist sozusagen diese Linie, über die halt hier Kuschew und wie hieß der andere? Also sozusagen die halt dann Heidegger nach Frankreich gebracht haben und dort Heidegger gelesen und übersetzt haben. Und auch natürlich in ihrer ganz expliziten Frontstellung gegen den Sartre, den Existenzialismus, ist das von Anfang an, sowohl im Strukturalismus, aber dann im Poststrukturalismus, ist natürlich genau diese, wie soll man sagen, diese heideggersche, nein, Not ist zu wenig gesagt, also diese heideggersche Grundstruktur eigentlich mit drin. Die kriegt man da auch nicht raus. Aber wie erklärt sich denn Butler dann so etwas wie gesellschaftliche Veränderung? Das ist interessant, weil das kommt bei ihr auch, also das kommt immer nur aus dem Diskurs. Sie sagt, weil eben die Namen für die, von mir aus jetzt für die Geschlechter oder fürs Begehren, oder weil die eben sozusagen nicht irgendwas mit den Körpern Nein, mit den Körpern können sie auch gar nichts zu tun haben, weil die Körper ja da auch erst produziert werden. Also dann nichts irgendwie mit was einem natürlichen oder einem außerdiskursiven Restbestand zu tun haben. Deswegen ist alles konstruiert. Und dann sagt sie sozusagen, darin steckt aber zugleich das Verhängnis, aber auch die Möglichkeit der Veränderung. Weil um jemanden als zum Beispiel heterosexuell zu konstruieren und ihm zu sagen, wie er sich zu verhalten hat, um als heterosexuell zu gelten, muss gesagt werden, was homosexuelles Verhalten ist, um zu sagen, so darfst du dich nicht verhalten. Wenn du dich so verhältst, dann bist du kein gesellschaftlich anerkanntes Subjekt, dann bist du homosexuell. Und um Heterosexualität zu erzeugen, muss der Diskurs Homosexualität erzeugen und damit unterminiert er sich selber, weil damit schafft er etwas, sozusagen, was dann Leute subversiv aufgreifen können, um die heterosexuelle Matrix zu unterminieren. Und in einem weiteren Schritt kommt ja dann der Punkt dazu, dass sie sagt, sozusagen, wenn jemand das für sich so annimmt und selber eine homosexuelle Identität annimmt, dann stecken da ja genau die gleichen Gefahren wie in der Heterosexualität drin. Weil Homosexualität kann ich auch nur sehen, indem ich wiederum irgendjemand anderen als nicht dazugehörig konstruierend ausschließe. Und da steckt ja zum Beispiel genau ihre Kritik des Homonationalismus und so mit drin. Also dass sozusagen ein selbstbewusster oder ja, sozusagen mit seiner Homosexualität, die nicht weiter dekonstruierend oder quasi in eine queere Identität auflösen wollend, das homosexuelle Subjekt ja genauso Identität auskristallisiert, also dass die homosexuelle Identität ja genauso dekonstruiert werden muss, weil die kann eben auch nur darüber bestehen, dass sie zum Beispiel den homosexuellen feindlichen Orientalen, sage ich jetzt mal, erzeugt. Also sozusagen, da kommt genau dieses Bild des Homonationalismus mit rein. Indem ich etwas dekonstruiere, komme ich dann sozusagen zum nächsten. Naja, sozusagen, naja, eigentlich, indem ich etwas konstruiere, dekonstruiere ich es zugleich, weil um es konstruieren zu können, muss ich sagen, was es nicht ist. Also das ist ein Gedanke, der geht auf Foucault zurück, der ja sagt, die Vernunft konnte nur geschaffen werden, indem gesagt wurde, was der Wahnsinn ist. Und nur in der Abgrenzung vom Wahnsinn konnte sich die Vernunft, also um zu sagen, was Wahnsinn ist und zu sein, was Vernunft ist zu sein, musste der Wahnsinn abgegrenzt werden. Und sozusagen diesen Gedanken greift sie auf und sagt, um zu sagen, was Heterosexualität ist, muss ich sagen, was muss ich rausdefinieren, was Homosexualität ist. Und damit dekonstruiert sich eigentlich, wenn man so will, die Heterosexualität selber, weil sie eine Möglichkeit oder weil sie ein verworfenes Subjekt schafft, wie sie das nennt, mit dem man sich aber irgendwie auch identifizieren kann. Also queer ist eigentlich die Identifikation mit den vom herrschenden Diskurs verworfenen Subjekten. Da steckt aber sozusagen die Gefahr drin, sobald die eben nicht mehr verworfen sind, sobald die anerkannt werden, ist die Gefahr, dass die sich genauso verfestigen wie alle anderen auch. Weil sie können das eben auch sie selbst wiederum nur, indem sie halt irgendjemanden anderen ausschließen. Also ja, so wie ich heterosexuell nur sein kann, indem ich definiere, was homosexuell ist und was zur Heterosexualität nicht dazugehört, so kann das genauso nur bei der Homosexualität funktionieren. Also jegliche Identität, die sich konstruiert, dekonstruiert sich zugleich auch, weil sie eben genau solche verworfenen Subjekte konstruieren muss, um sich selbst zu bestimmen und darin aber immer die Möglichkeit schafft, das irgendwie zu verschieben. Also auch wieder diese permanente Signifikantenkette, das man eigentlich nur aufgreift, was aber irgendwie so von selbst passiert. Sagt nicht jemand, ich bin homosexuell oder so, sondern es schafft nicht jemand, irgendein selbstbewusstes queeres Subjekt, da irgendwelche alternativen Identitäten, sondern es greift etwas auf, was gesellschaftlich ohnehin immer schon da ist, im Diskurs. Was daran aber anschließt, ist dann die Frage, wie ist das mit Butler, die ja bekennende Antizionistin ist. Sie will ja alles dekonstruieren, Identität ist immer schlecht, außer wenn es um die Palästinenser geht. Da bricht ja dieses Moment auf. Also in dem Buch Am Scheideweg sagt sie ja erstens, sie ist Antizionistin, zweitens, Israel muss aufhören, es ist ein illegitimer Staat, den darf es so nicht geben als jüdischen Staat, und aber das Judentum müsse sich auch zerstreuen, weil jeglicher Bezug auf Identität ist schlecht. Um ethisch zu bleiben, müsse das Judentum sich auch zerstreuen. Das heißt, Identität ist immer schlecht und muss dekonstruiert werden, außer bei den Palästinensern, oder? Das ist ja dann außer ja, Buch. Ja, ja, also nicht nur bei den Palästinensern, weil zum Beispiel bei ihrer Burka-Verteidigung ist es ja ganz ähnlich. Also sie sagt ja auch sozusagen, die westlich emanzipierte Frau heutzutage zum Beispiel oder halt auch das westlich emanzipierte Subjekt, das auch sich quasi selbst bestätigen will, dass es nicht frauenfeindlich ist, wie macht es das, indem es halt irgendwie auf angeblich unterdrückte Frauen in der dritten Welt zeigt und irgendwie denen die Burka vom Kopf reißen will, weil sie sagt sozusagen, es sollen da irgendwelche unterdrückten Frauen befreit werden. Wo sie auch sagt, das ist sozusagen auch nur so ein westliches Identitätskonstrukt, Aber auf die Idee, die Burka selber zu, als selbst als so ein identitäres Moment zu konstruieren, das ja auch nur über Ausschluss funktioniert, kommt sie nicht. Also gewitzigt könnte man ja sagen, na gut, wenn du den Westen dafür kritisierst, dass er angeblich irgendwie den Frauen die Burka vom Kopf reißen will, ob jetzt wirklich oder angeblich, sei jetzt mal dahingestellt, aber sozusagen, das ist sozusagen ihr Punkt, dann könntest du ja genauso kritisieren, dass es ja wohl auch ein Identitätskonzept ist, irgendwie Frauen die Burka überzuziehen, weil halt damit irgendwie sich so, weiß ich nicht, afghanische männliche Identität oder sowas konstruiert. Auf die Idee kommt sie aber auch natürlich nicht. Da ist plötzlich die Burka eine Übung in Bescheidenheit und Stolz und sie fängt an mit so ganz, wie soll man sagen, schwülstigen Begriffen, wo man die auch so völlig quer liegen zu ihr, zum Rest, wo man sagt, ja, also, ja. Ja, ich glaube, da kommt auch, das kann man sozusagen auch wiederum innertheoretische letzten Endes nicht so ganz erklären, weil klar, natürlich, von einer innertheoretischen Position könnte man nämlich die Burka genauso dekonstruieren wie alles andere auch. Ja. Aber dass sie auf die Idee nie kommt, das zeigt halt, dass es halt letztendlich doch eine Anti-Imperialistin ist und es halt eigentlich immer nur darum geht, westliche Formen zu dekonstruieren. Ja, sozusagen das Anti-Westeltum schlechthin oder das anti-westliche Volk schlechthin, das sie entdeckt, sind ja halt die Palästinenser. Deswegen ist es dann auch kein Zufall, dass es letzten Endes halt dann dort immer landet. Ja. Dass irgendwie jegliche staatliche Souveränität schrecklich ist, aber die israelische ist die allerschrecklichste. Sagt so, wir sind schuld, dass, also wir rufen sozusagen die Burka erst hervor als negatives Konstrukt, aber dort ist es eigentlich so natürlich gewachsen und gehört eigentlich ganz normal dazu und so. Und man spricht denen ja dann, also denen jetzt, sozusagen, man spricht der orientalischen Frau oder der orientalischen Gesellschaft von mir ist dann irgendwie die Subjektivität ab, dass man sagen kann, die können auch Sachen falsch machen, ja. Oder auch Unterdrückung schaffen. Ja, oder auch das kommt nicht vor, die kann sich ja auch freuen vielleicht, wenn, als mit dem Einmarsch der amerikanischen, also weil das ist sozusagen so ein Bild, macht es fest. Es gab da so ein ganz bekanntes Bild, ich weiß nicht, die meisten von Ihnen werden es kennen oder vielleicht sind sie zu jung und kennen es nicht mehr. Ich weiß es, aber sozusagen wo ganz, ich glaube es war das Titelbild irgendwie des Time Magazines, wo man halt nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen in Afghanistan eine Frau gesehen hat, die sich eben die Burka so vom Kopf nimmt und dabei lacht. Aber sozusagen für sie kommt halt überhaupt nicht in Betracht, dass die Frau sich vielleicht wirklich gefreut haben kann, dass das für die Frau vielleicht wirklich eine Befreiung war. Und die sagt halt, da wurde sozusagen ein Bild produziert, mit dem halt irgendwie sozusagen durch die Überlegenheit und nicht nur die militärische, sondern eben die moralische Überlegenheit des amerikanischen Militärs gezeigt werden sollte. Dass die sozusagen eigentlich nicht einen Krieg geführt haben, nicht für irgendwelche imperialen Zwecke, sondern dass die einen Krieg zur Befreiung der Frau geführt hätten. Aber sozusagen die Frage, wie sich die Frauen in Afghanistan unter der Burka fühlen, oder ob diese Frau, die da zum Beispiel auf diesem Bild geht, ja, die vielleicht nicht froh war darüber, dass sich dieses Ding vom Kopf ziehen zu können, also auf diese Frage kommt sie einfach nie. Insofern, ja, kann man sagen, klar, natürlich werden die völlig im Stich gelassen. Es wird sich nicht geschert um sie, sie halten halt her für ihre Projektionen. Sie dürfen sozusagen nur als Projektionen herhalten, um die USA zu kritisieren. Also ja, das, mein Gott, dann ist immer der Punkt natürlich, wenn die sich selbst befreien würden und so, dann wäre es was anderes, weil dann wäre es ja quasi ihr eigener Wille, kann man auch nicht sagen, aber sozusagen dann würden die das halt in ihrem Diskurs machen oder wie auch immer. Aber also ja, aber in dem Zusammenhängen, wie es eigentlich immer thematisiert wird, das spielt ja sonst auch keine Rolle meines Wissens nach. Also ich kenne keine Stelle, wo sie irgendwie darauf eingehen würde. Sondern es geht halt immer nur sozusagen in Bezug darauf, dass es eigentlich als ein produziertes westliches Bild reduziert wird, mit dem der Westen sich halt als moralische Macht, der deswegen auch das Recht hätte, dort irgendwie militärisch einzuschreiten, dargestellt wird. Im Gegenteil eher sozusagen, stimmt, eigentlich sozusagen das Gegenbild ist zum Beispiel auf 9-11, also auf die Flugzeuge, die in die Twin Towers geflogen wurden, die kritisiert sie auch nicht. Also sozusagen da ist auch jede Kritik weg. Sie sagt irgendwo, ja, man wird irgendwie in menschlicher Gesellschaft notwendigerweise vom anderen affiziert. Also das soll eine Affektion gewesen sein. So wie man halt affiziert wird, wie, keine Ahnung, morgen in der U-Bahn, wer auf die Zehen steigt oder so, wird man affiziert. Und dass die Amerikaner haben diese Affektion nicht ausgehalten und mussten darauf mit der Wiederherstellung ihrer Souveränität reagieren und mussten irgendwie dann Krieg führen. Das ist der Punkt, wie 9-11 vorkommt. Also sozusagen irgendwie eine Frage, warum die das gemacht haben, ob das vielleicht auch irgendeiner islamischen oder sonstigen Identitätskonstruktion, islamistischen Identitätskonstruktion geschuldet gewesen sein mag, irgendwie diese Flugzeuge zu entführen und in diese Hochhäuser zu rasen, das kommt bei ihr nicht vor. Das ist eine Affektion, da kann man nichts machen. Man wird halt in Gesellschaft nun mal vom anderen affiziert, das ist so. Ja. Wer kritisiert wird, sind die Amerikaner, die sozusagen nicht gesagt haben, naja, wir wurden affiziert, jetzt was jetzt eigentlich? Sondern die gesagt haben, naja, wir sorgen dafür, dass das nicht wieder passiert. Ja, wo man dann immer noch darüber reden kann, ob der Krieg gegen Afghanistan das Richtige oder Falsche war. Aber zumindest ja, allein schon zu sagen, wir sorgen dafür, dass das nicht wieder passiert, ist eine souveräne Selbstüberhöhung, die der Butlerschen Kritik verfällt. Streiter und Bestreiterinnen queere Identitätspolitik immer so positiv beziehen auf Butler, aber sie haben gesagt, dass für sie Identität etwas Negatives ist. Also wo irgendwie drückt sich das? Naja, sozusagen, und sie ist ja eine ganz ausgesprochene Gegnerin der queeren Identity Politics. Also, wie soll man sagen, queere Aktivistinnen, die sich in ihrer Identity Politics auf sie beziehen, die tun das zu Unrecht oder die verstehen sie falsch, weil sie sagt das ja auch ganz offen. So. Sie hat ja zum Beispiel in Berlin diesen Preis vom CSD nicht angenommen, weil sie da irgendwie, da kam ja zum Beispiel auch das mit der Homonationalismus auf. Christopher Street Day. Was habe ich jetzt gesagt? Christopher Street Day. Ja. Und so, also sozusagen, sie ist eine absolute Gegnerin von Identity Politics. Weil sozusagen Identität darf es bestenfalls kurzfristig im Kampf geben, muss aber aufgelöst werden, weil jegliche Form von Identität quasi verworfene Subjekte herauskristallisieren muss. Also das sagt sie aber auch ganz explizit so. Sie ist eine Kritikerin der Identity Politics und jemand, der sich darin auf sie beruft, würde wahrscheinlich nicht nur ich sagen, versteht sie falsch, sondern das würde sie selber genauso sagen. Ja, aber ich wollte, also meine Frage ist, wie äußert sich das, also ihre Kritik an der Identität? Naja, genau das, was ich versucht habe, dass sie eben sagt, jegliche Identität ist nur herzustellen, indem konstruiert wird, was zu dieser Identität nicht, und konstruiert und ausgeschlossen und letzten Endes verfolgt wird, was zu dieser Identität nicht dazugehört. Also jegliche Identität ist mit solcher, sie nennt das verworfene Subjekt, ist mit so einer Konstruktion von solchen verworfenen Subjekten, also ist damit verbunden, egal wie auch immer ich mich definiere, ich kann das nur, weil es eben sozusagen, weil es keine Beziehung zwischen dem Namen, den ich mir gebe und dem, wie ich wirklich bin, ja, weil ich sozusagen erst in der Namensgebung zu dem werde, was ich bin, so ungefähr könnte man das, deswegen sozusagen kann ich immer nur, ist das, was ich bin oder kann immer nur ein Moment dessen sein, was ich sein will, das Subjekt, zu dem ich werden will, und das geht aber immer nur darüber, indem ich sage, was ich nicht werden will. Und deswegen ist jede Identität bei ihr notwendig mit so einer verworfenen Identität. Das heißt, jegliche Identität, mag sie anfänglich auch noch so emanzipatorisch sein, wird, wenn sie sich verfestigt, wird zu einer autoritären und muss auch wieder dekonstruiert werden. Ja, letzten Endes sozusagen müssen die Einzelnen halt auch zu diesen permanent zirkulierenden Zeichen werden, wie halt die Zeichen, wie das real ausschaut. Deswegen ist ja auch gibt ja durchaus auch Kritik an der Postmoderne, dass sie halt so eine, nennen wir es jetzt mal sozusagen die entsprechende Ideologie des Neoliberalismus ist oder so. Also die Kritik gibt es ja auch und ich halte ja auch nicht für ganz falsch, weil das ja durchaus so ist. Ja, also jetzt mal ganz plump gesagt, heute bin ich halt das und morgen bin ich das und sozusagen das hat mit mir eigentlich nichts zu tun und so. Also dass das eine ideologische Verdopplung dieser Bewegung ist, also Terry Eagleton vor allem formuliert das so, das trifft, finde ich, ja, also ist nicht ganz falsch, würde ich sagen. Diese Identität. Wie könnte man erklären, dass eben irgendwie Judy Butler die Identität vollkommen die wollen und jene, wie die sogenannte Neue Rechte, bei denen ihre Identität so ein Hauptbestandteil der Theorie ist, wie kann man da erklären, dass sie sich auf die gleichen Vordenker berufen, also jetzt Heidegger und so. Das ist eine gute Frage. Naja, sozusagen, ich würde sagen, letzten Endes kann man es aus dem erklären, wie schon Adorno versucht hat, die Beliebtheit Heideggers zu erklären, nämlich aus dem, was er ontologisches Bedürfnis genannt hat. Also sprich, dass man halt so ein erstes Prinzip irgendwie festmachen kann, aus dem man alles andere erklärt, aus dem man sich dann trotz allem irgendwie festhalten kann. Die eher Neurechten sozusagen haben ja kein Problem mit dem, sich relativ unmittelbar auf Heidegger zu beziehen und auch auf das, was, oder auch Karl Schmitt ist es ja ähnlich, ja, wenn man sagt, der Derrida, aber bei weitem nicht eher, sie beziehen sich auch ganz explizit auf den Karl Schmitt, die, wie soll man sagen, jetzt Neurechten haben jetzt kein Problem, dass es beim Schmitt da immer wieder oder auch beim Heidegger halt immer wieder so Momente gibt, wo halt das Sein dann irgendwie mit dem völkischen Sein oder mit der Volkssouveränität oder mit was auch immer zusammenfällt. Also sozusagen, die können das, wie soll man sagen, unmittelbarer, direkter machen. Während eher so diese Linksheideggerianer, Linksschmittianer, wie sie teilweise ja selber auch nennen, die haben also einerseits damit natürlich ein Problem, weil sie das halt nicht so unumwunden können und wollen. Und andererseits aber sozusagen wenden die ja genau den gleichen Schmäh, sage ich jetzt, nenne ich es jetzt mal, oder genau den gleichen Trick, den sie irgendwie auf dem Saussure anwenden, ja auch auf dem Heidegger an. Ja, und sagen, wenn der Heidegger vom Sein spricht, und wenn der Heidegger vom Sein spricht, als ob das ein Ding wäre, also ob man das irgendwie fassen und erkennen könnte, dann tappt er in genau die gleiche Falle wie die Ontologien, die er kritisiert hat und wogegen gegen die er sein zum Nichts eigentlich entwickelt hat. Also sozusagen, sie machen genau den gleichen Ding, sagen, Heidegger hat auch die Kontingenz oder die ontologische Differenz, wie es da heißt, entdeckt, zieht sie aber, wenn er das Sein zu etwas geradezu Empirischen macht, und das soll ja eben nicht sein, es soll weder empirisch, also bei Heidegger soll das Sein ja weder was Empirisches noch ein Begriff sein, auch so ein seltsames Wesen, und deswegen redet der Derrida ja auch die ganze Zeit von so einem Zwischenraum, in dem sich das alles ereignen würde, das kommt auch in diesem heideggerschen Moment, also dieses Schwebende zwischen Begriff und Sache, indem er aber über Sein so reden würde, als ob man das irgendwie erkennen, gar irgendwie hüten könnte, ja, wie es irgendwie in den späten der Mensch als Hirte des Seins heißt, darin würde Heidegger hinter seine eigenen Erkenntnisse zurückfallen, er würde auch wieder einen metaphysischen Restbestand einziehen, er würde über das Sein reden, als ob es ein Ding wäre, das man irgendwie erkennen könnte. Und da sagen sie auch, dass sie eigentlich sind sie sozusagen die wahren und richtigen Heideggerianer, weil sie auch den Clou und die Kontingenz und die Differenz eben wirklich ernst nehmen, während Heidegger letzten Endes selbst auch davor zurückgeschreckt sei. Also wie heißt diese Spätschrift, Identität und Differenz, wo er die Differenz nicht als Sein, sondern als Differenz fasst, der käme dann schon am nächsten ran, sagt der Derrida irgendwann mal. Ja. Aber sozusagen, dass er, ja, sozusagen, es soll eben nicht als Sein, es soll nicht als ein irgendwie Gegebenes, in das man zurückkehren könne, gefasst werden, sondern als ein ewig der Zukunft geweihtes Verschiebungs- und Unterscheidungsgeschehen. Und das ist im Prinzip genau die gleiche Denkbewegung. Ja, also sozusagen gibt es schon die Unterschiede natürlich, also die halt durchaus auch wegen der unterschiedlichen politischen Herangehensweisen zu tun hat, ja, aber dass sie sich beide auf Heidegger beziehen, glaube ich, hat sozusagen damit zu tun, weil er halt doch einen gewissen Halt verspricht und der ganz offensichtlich auch für Linksheideggerianer was sehr, ja, was ist, was irgendwie, wie sagt man da, was vielversprechendes ist oder so. War hinten noch eine Frage, ist das noch aktuell? Ganz kurz bitte, wir sind schon über der Zeit. Ja, der metaphysische Recht besteht darin, dass bestimmte Denker und Denkerinnen glauben, dass die Welt in ihren eigenen Begriffen besteht. Dabei sind das begriffliche und abstrakte Haarspalterei. Politisches und wissenschaftliches Denken sollte sich auf die realen